über eine deutsche Bischofsstadt, die in besonderer Weise auch mit Italien verbunden gewesen ist, was den Handel betrifft insbesondere. Und wir hören das Referat von einem Augsburger, der hier über seine Heimatstadt auch schon mehrere Publikationen vorgelegt hat. Aber das Weitere werden Sie dann sagen. Ja. Meine Damen und Herren, ich spreche also über Augsburg und im Vergleich dazu auch einigen andere ostschwäbische Städte im Spätmittelalter, wobei die Aspekte der Verfassungs- und Gesellschaftsentwicklung und des kirchlichen Lebens im Mittelpunkt stehen sollen. Augsburg erscheint in der Literatur zu Recht als Typ einer ausgesprochenen Fernhandelsstadt mit ausgeprägtem Exportgewerbe, die nach der Verfassungsänderung von 1368 mit der sogenannten Zunftverfassung den institutionellen Rahmen für die Entwicklung der großen Kapitalvermögen geöffnet hatte und die bis zu den großen Bankrotten um 1570 das wirtschaftliche und gesellschaftliche Gefüge bestimmte. Nun ist Augsburgs Rolle im Handel, Bergbau und Finanzgeschäft vor allen Dingen im ausgehenden 15. und im 16. Jahrhundert vielfach beschrieben. Dass dies einen wesentlichen Grundzug der Augsburger Geschichte darstellt, sei unbestritten. Zu eindrücklich und sowohl weltwirtschaftlich wie reichspolitisch bedeutsam sind die Leistungen der großen Familien. Doch vielleicht hat dieser wirtschaftliche Höhepunkt der Stadtgeschichte mit seiner Konzentration auf Kaufleute und Bankiers den Blick gerade in Augsburg etwas abgelenkt von den übrigen Aspekten städtischer Geschichte und Gesellschaft, etwa von Spannungen und Konflikten unter der Oberfläche glanzvollen Reichtums, von strukturellen Gegebenheiten und Veränderungen in einer multifunktionalen Bischofsstadt, von der Einbindung der Stadt in ihr Umland und den davon abzuleitenden Lebensbedingungen. Ich möchte mich deshalb auf einige Fragen konzentrieren, die die Probleme der wirtschaftlichen Entfaltung ergänzen, nämlich inwieweit bedeutet die Verfassungsänderung der sogenannten Zunftrevolution Mitte des 14. Jahrhunderts tatsächlich einen Einschnitt in der Zusammensetzung der bürgerlichen Führungsschicht? Zum Zweiten, welche Stellung nimmt die Augsburger Oberschicht zwischen wirtschaftlichem Unternehmertum und aristokratisch geprägtem Patriziat ein? Dieser verfassungs- und gesellschaftsgeschichtliche Aspekt soll dann auf zwei meines Erachtens wichtige Probleme der Stadtgeschichte des Spätmittelalters bezogen werden, die die politische Führungsschicht zu lösen hatte, nämlich einmal, wie gestaltet der Rat sein Verhältnis zur Kirche, genauer zu den vielfältigen kirchlichen Institutionen der Stadt, und zum anderen, welche politischen Initiativen ergreift er, um die Einbindung der Stadt in das lokal-regionale Herrschaftsgefüge als wichtigem Teil der Stadt-Land-Beziehungen zu gewährleisten. Beide Fragenkomplexe wollen aufeinander bezogen verstanden werden. Dabei werden die genannten wirtschaftlichen Aktivitäten der Augsburger Bürgerschaft wenig angesprochen werden, sollen aber als weitgehend bekannt vorausgesetzt und damit auch immer etwas präsent sein. Zunächst möchte ich in einem ersten Kapitel kurz die Verfassung Augsburgs skizzieren, somit die Rahmenbedingungen kurz umreißen. Der Weg der Bürgerstadt Augsburg zur kommunalen Selbstständigkeit und schließlich zur Reichsstadt war im 13. und beginnenden 14. Jahrhundert beschritten worden in starker Anlehnung an den König, der die Vogtei als wesentlichen Herrschaftsfaktor spätestens Ende des 12. Jahrhunderts an sich gezogen hatte. In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts beginnt die Bürgerschaft, ihre Interessen korporativ zu vertreten. Im Zeitraum von 1235 bis 1269 tauchen ein Stadtsiegel auf und ein Rathaus, Bürgervertreter und Bürgermeister sowie weitere Beamte, die den Aufbau einer selbstständigen Verwaltung dokumentieren. Um die Mitte des Jahrhunderts emanzipierte sich die Bischofsstadt schließlich im militärischen Widerstand gegen den antistaufischen Bischof und erhielt in den Verträgen von 1251 und 1254 wichtige Zugeständnisse. Die militärische Gewalt über die Stadttore, das Recht zur Erhebung von Steuern, Verpfändungen städtischer Ämter und Funktionen wie der Burggraf, das Münzrecht, das Stadtzoll, an führende Familien der Stadt schränkten die Macht des Bischofs weiter ein, sodass 1276 in der umfangreichen Kodifikation des zweiten Stadtrechts Augsburg eindeutig als königliche Stadt erscheint. Die verbliebenen Rechte des Bischofs waren untergeordneter Natur, im Gegensatz zum ersten Stadtrecht von 1156. Sicher war dieser Ablösungsprozess vor allem das Werk einer weitgehend bischöflichen Ministerialität, die mit Ämtern in der Stadt betraut und unter anderem auch durch Geldverleih zu Reichtum gekommen war. Ob man sie wie Karl Bosl als Verwaltungspatriziat bezeichnet oder, wie Knut Schulz es für die rheinischen Bischofsstädte getan hat, als bürgerliche Ministerialität von der ritterlichen abgrenzt. Auf jeden Fall ist die Zahl der Familien, die die Stadt im 13. Jahrhundert tragen und die auch im Rat sitzen, begrenzt. Bis zur Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert werden ca. 40 Familien aus dem urkundlichen Material sichtbar, ohne dass deren Herkunft schon restlos geklärt wäre. Inwieweit dieses frühe Patriziat auch schon aufgestiegene und durch Handel reich gewordene Kaufleute beinhaltet hat, erscheint ebenso noch unklar. Auf jeden Fall gibt es in den Spannungen um 1300 erste Hinweise auf eine Umstrukturierung der Oberschicht. Gegen Mitte des 14. Jahrhunderts zeichnen sich jedoch neue Unruhen ab, die in einer neuen Welle von Mitspracheforderungen von unten, in Anführungszeichen, sich gegenüber der herrschenden Schicht bemerkbar machen und in die Verfassungsänderung von 1368, die sogenannte Zunftrevolution, münden. Damit war Augsburg in die Reihe der oberdeutschen Reichsstädte eingetreten, in denen um die Mitte des 14. Jahrhunderts die Verfassung auf zünftische Grundlage gestellt wurde. Lindau etwa um 1345, Memmingen 1347, um nur einige zu nennen. Augsburg wehrte wohl das Eindringen der Zünfte in den Rat längere Zeit ab und bereinigte die politische Krise in einem Kompromiss. Nach Vorstufen von 1340 und 1346 bezüglich der Finanzverwaltung erlangten die Zünfte in einer Demonstration vor dem Rathaus mit der Forderung nach der Einführung einer Zunftverfassung, dass die Geschlechter nachgaben. Sie verglichen sich mit ihnen einige Wochen später im sogenannten ersten Zunftbrief. Danach sollte der Rat in Zukunft aus zwei Gruppen sich rekrutieren. 29 Ratsmitglieder stellten die 18 Zünfte, die Großen je zwei, die Kleineren je einen, die ihrerseits wiederum 15 Mitglieder aus den Patriziern zuwählte. Die beiden Bürgermeister, die vier Baumeister, die zwei Siegler und die sechs Steuermeister waren paritätisch aus beiden Gruppen zu besetzen. Sämtliche Ämter wurden jährlich neu besetzt, der kleine Rat der 44 jährlich zur Hälfte ausgewechselt. Die 12 von den Zünften wurden zum großen Rat dazugezogen, dessen Einberufung dem kleinen Rat oblag, dessen Kompetenzen jedoch wesentlich eingeschränkter waren. Diese Beteiligung der Zünfte an der zentralen Institution des Rates bedeutete freilich nicht die Herrschaft der kleinen Handwerker. Verschiedentlich ist bereits untersucht worden, wie stark die Kontinuität der Führungsschicht war. Aus der Liste der Belege für Augsburg sei nur ein Beispiel herausgegriffen. Von den 180 Bürgermeistern, die die Zünfte in der Spanne von 1368 bis 1548 stellte, waren allein 94 aus der Kaufleutezunft, 32 kamen aus der Salzfertiger- bzw. Weinschenkenzunft, je 14 von den Kramern und Webern, also aus Zünften, deren Mitglieder zum Teil ebenfalls im Handel tätig waren. Geht man den Namen im Einzelnen nach, so verstärkt sich dieses Bild von der Dominanz der Oberschicht. Die genannten Vertreter reduzieren sich auf eine relativ geringe Zahl von Familien. Bei den 18 genannten Metzgern zum Beispiel sind nur die beiden Familien Hörnlin und Strauß vertreten, die beide als Viehgroßhändler nachzuweisen sind. Bei den Kaufleuten aber lassen sich von den insgesamt 94 Bürgermeisterjahren allein 71 einer kleinen Anzahl solcher Familien zuweisen, die entweder 1368 wegen des vorübergehenden Handelsverbots für Patrizier in die Zünfte eingetreten waren oder zur sogenannten Herrentrinkstube Zutritt hatten, also mit dem Patriziat verschwägert waren. Hartung prägte deshalb bereits 1895 den Begriff der Zunftaristokratie weniger führender Familien, Zitat, die gewissermaßen als Repräsentanten ihrer Zünfte die Stellung an der Spitze der städtischen Verwaltung beinahe zu monopolisieren wissen, sodass anscheinend nur durch ihre gegenseitige Konkurrenz, nicht aber durch demokratische Erwägungen und Bestrebungen irgendwelcher Art ein gewisser Wechsel der Personen herbeigeführt wird. Zitat Ende. Diese Einflussnahme einer patrizisch-kaufmännischen Oberschicht lässt sich auf fast alle hohen Positionen im städtischen Regiment erweitern. Die Zünfte selbst spielten dabei im verfassungs- wie gesellschaftlichen Leben der Stadt eine wichtige Rolle als Ordnungsprinzip. Dass sich in Augsburg eine eigene Kaufleutezunft bildete, die die fernhändlerische Spitze der Bürgerschaft weitgehend vereinigte, ist für die Herausbildung der Oberschicht zweifellos bedeutsam, hinderte aber nicht, dass die aus einzelnen Handwerkern zum Handel aufsteigenden Familien in ihren Gewerbezünften blieben oder erst später überwechselten. Zudem bildete sich auch im Gegensatz zu oberschwäbischen Reichsstädten anderer Art eine gewisse Rangfolge der Zünfte dadurch aus, dass eine Reihe von ihnen zwei Vertreter in den inneren Rat entsandten. Da Bürgerrecht und Zunftrecht einander bedingten, nicht aber Zunftzugehörigkeit und die Ausübung des entsprechenden Gewerbes, bildeten sich eher gesellschaftliche Bindungen in den Zünften heraus, deren Kompetenzen dann allerdings sehr weitgehend waren, eine gewisse Autonomie in der Bestimmung der wirtschaftlichen Belange, vor allem der Produktionsvorschriften und der Berufsausbildung, schloss den Eingriff des Rates zwar nicht aus, verlagerte aber die Auseinandersetzungen zunächst vielfach in die Zünfte. Das Gewicht der Zünfte im Rat zu erweitern, war eines der Motive einer Verfassungsänderung des Ulrich Schwatz von 1476. Die geringer bewerteten Zünfte sollten ebenfalls zwei Stimmen im Rat erhalten und zudem ein Zunftmeisterausschuss anstelle des sogenannten Geheimen Rates treten, der ohne Patrizier auskommen wollte. Doch die Gegenbewegung und der Sturz des Ulrich Schwarz nach zwei Jahren etablierten auch in Augsburg eher die Tendenz zur Konservierung einer Regierung der Oberschicht, wie auch die Eingriffe des Rates in die Gewerbeverordnungen ständig zuzunehmen scheinen, eine Grundtendenz, wie sie ja allgemein in den oberdeutschen Städten des ausgehenden 15. und 16. Jahrhunderts beschrieben wurde. In einem zweiten Abschnitt möchte ich die Stellung der Augsburger Oberschicht zwischen Wirtschaftsunternehmertum und einer gewissen Aristokratisierung behandeln. Der von Max Weber stammende Begriff der Abkömmlichkeit als notwendige Voraussetzung für städtisch-politische Führungspositionen betraf vor allem das Gesandtschaftswesen und die militärische Führung der Stadt, soweit hier nicht Männer in die städtischen Dienste genommen wurden, die dem Landadel entstammten, wie das seit Beginn des 14. Jahrhunderts in vielfacher Weise in allen Städten Ostschwabens der Fall ist. Hier lag somit ein Betätigungsfeld, in dem das alte Verwaltungspatriziat bzw. aus der aktiven Unternehmertätigkeit ausgeschiedene Kaufleute ihre Weltkenntnis für die Stadt verwerten konnten, wie auch die verwandtschaftlichen Beziehungen zu anderen Städten und politisch führenden Familien der Territorien. Umgekehrt ist auch die Stadt selbst Begegnungsraum für städtische Oberschicht und Landadel. Der gesellschaftliche Ort ist dafür in Augsburg seit dem ausgehenden 14. Jahrhundert die sogenannte Herrentrinkstube, die spätestens seit 1412 über eigene Räume verfügte. 1383 hatte sich, wohl als Reaktion auf die zünftischen Unruhen, die das Patriziat alter Prägung zunächst einmal nicht zum Handel zulassen wollte, hatte sich also das Patriziat abgeschlossen, doch in die Trinkstube auch gleichwertig empfundene Personen zugelassen. Landadelige und ritterliche Dienstleute sowie entsprechende Ausbürger und Mitglieder des Patriziats anderer Städte sowie Kaufleute. Das Konnubium mit dem Patriziat der Stadt selbst bildete für die Zunftbürger den Maßstab der Ebenbürtigkeit. Für diesen Personenkreis bürgerte sich in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts der Name Mehrer der Gesellschaft ein, deren Charakter die Statuten umschreiben. 1416 ist in einer ersten Mitgliederliste der Umkreis der Herrentrinkstube genau zu fassen. 7 Adelige sind in ihr eingeschrieben, 25 Patrizier und 42 Zünftler. Sicher ist es nicht unrichtig, die Funktion der Herrentrinkstube auch als eine Art Börse anzusprechen, wie es Pöllnitz 1955 getan hat. Und vermutlich ist gerade die Offenheit für kaufmännische Aktivitäten, die ja seit dem ausgehenden 14. Jahrhundert auch den Patriziern wieder zugestanden worden waren, mit eine Ursache für eine gewisse Homogenität der Augsburger Oberschicht. Vielleicht liegt hier auch einer der Gründe für die wirtschaftliche Entfaltung. Trotzdem sollte ein gewisser aristokratischer Grundzug nicht übersehen werden, der sich in diesem Rahmen entfaltete. Schon um 1400 fanden in Augsburg Turniere zwischen Adel und Patriziern statt und ein Fries im Haus des Patriziergeschlechts der Pfettner stellte um die gleiche Zeit Turnier- und Jagdszenen dar. Die Attraktivität dieser Gesellschaft wird jedoch deutlich, wenn man sieht, wie geradezu erbittert um die Aufnahme in diese Herrentrinkstube gekämpft wurde. Es gibt eine Reihe von Prozessen am Ende des 15. und beginnenden 16. Jahrhunderts, in der einzelne Bürger gegen die Patriziergesellschaft prozessieren, gestützt nicht zuletzt auf kaiserliche Befürwortungen, um ihre Aufnahme in die Trinkstube durchzusetzen. Sie alle kamen aus angesehenen Familien, konnten jedoch die geforderten Merkmale der Zugehörigkeit zum Patriziat von Nürnberg, Ulm oder Straßburg beziehungsweise die Verschwägerung mit dem eingesessenen Patriziat nicht in genügender Weise nachweisen, sodass ihre Wahl nicht garantiert war. Erst 1538, als die Zahl der Patrizier sich von ursprünglich 51 auf nunmehr 8 Familien reduziert hatte und die Zahl der Mehrer demgegenüber ständig gestiegen war, somit aber auch die Besetzung der verfassungsmäßigen Positionen für das Patriziat Schwierigkeit bereitete, entschloss man sich zu einem sogenannten Geschlechterschub. 38 Mehrer wurden mit Zustimmung des Rates aufgenommen und damit die Grundlage geschaffen, die schon lange sichtbare Tendenz zur Sanktionierung der faktischen Oberschicht zu einem neuen Patriziat vollzog, die ihre politische Macht mit der Verfassungsänderung von 1548 durch Karl V. erlebte. Diese fließenden Übergänge von Unternehmertum und altem Verwaltungspatriziat in der Oberschicht, die ihrerseits sich gesellschaftlich zusammen von der mittleren Bürgerschicht abzuheben begann, soll nun auch nach gewissen Lebensgewohnheiten befragt werden. Seit Strieders grundlegender Untersuchung über die Genesis des modernen Kapitalismus hat sich die Meinung verfestigt, der Aufstieg der großen Kapitalien sei über den Handel erfolgt wobei in Ostschwaben insbesondere der Textilsektor eine entscheidende Rolle spielte. So überzeugend die Argumentation ist, sie tangiert unsere Fragestellung im Bereich der Vermögensverhältnisse, deren Abstufung eine Polarisierung von Großkapital und einer Masse von kleinen Handwerkern nach sich zog, wie sich aus den Statistiken der Steuerlisten nachweisen lässt. Nach einer gründlichen Untersuchung über Augsburg lässt sich der Zahlenvergleich etwa folgendermaßen zusammenfassen. 1396 errechnet man eine sogenannte Unterschicht von ziemlich genau 50%, wobei es sich hier um Steuerzahler handelt, die gar keine Steuer bezahlen, also Habnitz sind, oder solche mit einer Steuer von lediglich bis zu 1 Pfennigen. Dem steht eine Oberschicht von ca. 2% gegenüber, die 20 Gulden Steuer und mehr entrichtet. Diese Grundtendenz bleibt im Laufe des 15. und 16. Jahrhunderts in etwa gleich. Eine verschwindend geringe Zahl von wenigen Prozent mit großem Vermögen steht ca. 40-60% sogenannten Habnitz gegenüber, die über ihren Hausrat hinaus kein Vermögen besitzen und denen die Inhaber geringer Vermögen sehr nahe standen, wie sich aus der sehr ausgeprägten Fluktuation zwischen diesen beiden Gruppen zeigen lässt. Die gleiche Grundtendenz ist übrigens auch in Memmingen nachzuweisen, wo die Zahl der Habnitz 1450 bis 1521 von 31% auf gut 55% ansteigt. Vielleicht hat man sich zu schnell daran gewöhnt, mittels dieser Auswertung nach Vermögensschichten und den Nachrichten über Fernhandelstätigkeit Reichtum vorrangig mit kaufmännischer Unternehmertätigkeit in Verbindung zu bringen. Uns soll demgegenüber eine Seite des Vermögens interessieren, die bei dieser Betrachtung vielleicht etwas zu kurz gekommen ist, nämlich der Grundbesitz, vor allem der auf dem Land. Da er in den gängigen Steuerlisten nicht eigens ausgewiesen ist, muss er auf anderem Wege gewonnen werden, und zwar weitgehend über das Urkundenmaterial. Die Forschungen zum historischen Atlas von Bayern, soweit sie den ostschwäbischen Bereich betreffen und bereits abgeschlossen vorliegen, haben erwiesen, dass vor allem die Zeit von 1300 bis etwa 1500 einen Höhepunkt des Erwerbs von Landbesitz in Form von Äckern und Wiesen, Höfen und Sölden, aber auch von Dorf- und Niedergerichtsrechten umspannt. Wie eine kartografische Auswertung zeigt, lagert er sich nahezu geschlossen kreisförmig um das Zentrum und entspricht in seiner geografischen Ausdehnung der Größe der Stadt, wobei sich zwischen den so entstehenden städtischen Einflusszonen nahezu lineare Grenzen ausbilden. Für Augsburg ist der Umkreis mit ca. 40-60 Kilometer weit höher als etwa bei Memmingen und Nördlingen mit ca. 10-20 Kilometern. Derartiger ländlicher Besitz wird natürlich nicht erst mit einem relativ späten Übergang von Kaufleutenfamilien zur Rentengrundherrschaft und zur Anlage von im Handel gewonnenen überschüssigen Kapitalien fassbar, sondern bestimmt die städtische Gesellschaft von Anfang an. Schon seit der Mitte des 13. Jahrhunderts sind zum Beispiel die Portner im Raum südlich der Stadt an der wichtigen Fernstraße nach Italien begütert, woher sie zum Teil ihre Bezüge für die Ausübung des Erbportneramtes beziehen. Als Inhaber von bischöflichen Lehen und anderen Gütern treten die Langenmantel seit ca. 1280 in massierter Weise im westlichen Umkreis der Stadt auf, erwerben unter anderem dabei auch zu dieser Zeit bereits Dorfrechte sowie erste Teile eines Marktes zu Smashausen, der ca. 20 Kilometer westlich der Stadt liegt, ehe sie dann im 14. Jahrhundert umfangreiche Besitzkomplexe im Süden und Nordwesten dazu kaufen. Diese städtische Oberschicht mit der Frühzeit mit Grundbesitz und Herrschaftsrechten ist die gleiche wie die Träger der städtischen Ämter. Fast wäre man versucht, von einem Stadtadel zu sprechen, der sich in Grundbesitz und Herrschaftsausübung realisiert, wobei sich die Grenzen von Stadt und Land als fließend erweisen. Gerade diese Tradition aber greift bald auf andere bürgerliche Schichten über. Seit der Wende zum 14. Jahrhundert ist jedenfalls die Rivalität zwischen altem Verwaltungspatriziat und neu aufsteigenden Händlerschichten greifbar. Ein Versuch der Stolzhirsche, ebenfalls eine der frühen Patrizierfamilien in Augsburg mit Landbesitz im westlichen Umkreis der Stadt, ebenfalls zum Teil bischöflichen Lehen, aber ohne nachweisbare Beteiligung im Handel, ihr Versuch also, mit Hilfe gleichgesinnter Familien eine Art Stadtdiktatur zu etablieren, scheitert 1303 mit der Verbannung der Familie und zog ein allgemeines Verbot von Mundmannen nach sich. Ein späterer Versuch aus der Mitte des 14. Jahrhunderts betrifft eine Familie, deren Bewegung vom Land in die Stadt sich aus ihrem Besitz verfolgen lässt. Sie verkauften 1329 einen sehr umfangreichen Besitzkomplex mit zwei Burgstellen in einer Gegend etwa 40 Kilometer südwestlich der Stadt und erwarben an der Straßenlandschaft südlich von Augsburg und vor allen Dingen direkt um Augsburg selbst herum relativ systematisch Burgen, Dörfer und Herrschaftsrechte, von wo aus sie dann ihre Fehde mit der Stadt austragen. Diese Beispiele mögen genügen, um den ausgesprochen aristokratischen Lebensstil führender Familien bis ins 14. Jahrhundert zu belegen. Der Zug zum herrschaftlichen Besitz massiert sich dann in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts weiter. Ganze weitere Märkte wie zu Smashausen, Buchloe, sogar die Kleinstadt Wertingen im Nordwesten Augsburgs geraten in den Sog dieser Besitzpolitik. Diese führenden Familien erwirken für ihre Orte Hochgerichtsrechte und Marktprivilegien, bauen teilweise ihren grundherrschaftlichen Besitz durch Zukäufe und Arrondierungen weiter aus. Im 15. Jahrhundert schließen sich die aus der Wirtschaft bekannten Fernhändler und Textilverleger, Bergbauunternehmer und Finanziers an. Schlossbau und adelige Landsitze prägen nun zunehmend das Bild. Die Fugger als herausragende Familie geben diese Tendenz bekanntlich vor allem im 16. Jahrhundert auf einer Ebene an, die weit über die städtische Einflusszone ausgreift und somit sie zu einem der wichtigsten Herrschaftsträger Ostschwabens überhaupt macht. Das gleiche Phänomen, das ich für Augsburg geschildert habe, lässt sich auch in anderen Städten in ähnlicher, wenn auch nicht ganz so ausgeprägter Form verfolgen. In Memmingen etwa, wo der Übergang zum Landadel vielleicht besonders charakteristisch wird. Teilweise bilden sich sehr dauerhafte Familienherrschaften aus, die manchmal das Sprungbrett für die Einheirat in den Landadel boten, wie das bei einer Familie der Leutkircher etwa der Fall ist, ehemaligen Ministerialen wahrscheinlich, die mit einer Herrschaft in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts in den Landadel übergehen, aber auch Kaufleuten wie den Föhlin, die in einer zweiten Welle in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts diesen Übergang vollziehen. Nördlingen bietet demgegenüber eine gewisse Variante. Nach anfänglich durchaus gleichen Entwicklungstendenzen schwächt sich dieser Zug im Laufe des 15. Jahrhunderts sehr viel stärker ab, wohl nicht zuletzt deshalb, weil der Adel der Nachbarschaft bereits ausgekauft ist, beziehungsweise von der Grafschaft Oettingen aufgesogen wird, Während bei Memmingen und Augsburg derart starke Territorien in der Nachbarschaft zumindest für einige Sektoren ausfallen. Dabei ist sicher nicht auszuschließen, dass in vielen Fällen derartiger Erwerb von Landbesitz auch wirtschaftliche Motivationen einschließt. Vor allem die Kapitalanlage, aber auch an die Möglichkeit ist zu denken, das bäuerliche Hinterland stärker zu kapitalisieren und an den städtischen Markt zu binden. Hier wären etwa Fälle zu nennen, bei denen mittels Arrondierungen oder der Schaffung einer Vielzahl von kleiner Hofstellen anstelle von größeren Höfen die gezielte Ansiedlung von landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen für die Augsburger Textilproduktion durchgeführt wird. Die Gewichtung dieser verschiedenen Funktionen muss noch genaueren Untersuchungen vorbehalten werden. Doch bleibt an einzelnen Fällen festzustellen, dass das Verhältnis von Kapitalvermögen und Grundbesitz bei Kaufleutefamilien sich sehr stark verschieben. Ein Beispiel etwa aus Memmingen, ein Wilhelm Besserer aus einer Ulmer Familie, einem der größten Grundbesitzer Memmingens im 15. Jahrhundert. Dieser Wilhelm Besserer steckt nur einen Bruchteil seines Kapitals in die eigene Familienhandelsgesellschaft. Eine weitere Frage muss auch noch offen bleiben, nämlich die, welche Rolle diese Familien mit ausgeprägtem Landbesitz im Stadtregiment gegenüber denen spielen, die aktiv im Handel stehen. Ohne detaillierten Forschungen zur Führungsschicht Augsburgs vorzugreifen, die zurzeit im Gange sind, mein Eindruck läuft dahin, dass gerade die aktive kaufmännische Schicht sich am Stadtregiment weit weniger beteiligte, als diejenigen, die im Grundbesitz, in Renten und städtischen Ämtern ihre Lebensaufgabe sahen, wobei freilich die Grenzen sehr fließend sind. Dazu kommt ein weiteres Indiz, das an sich durchaus bekannt ist, das Konnubium mit dem Landadel. Der geschlossene Heiratskreis zwischen Augsburger Bürger, Familien des Patriziats und der Kaufleutestube im 15. und beginnenden 16. Jahrhundert wird durch die Verbindung mit dem Landadel erweitert, wie sich aus den Hochzeitsbüchern der Kaufleute und Bürgerstube zeigt. Ohne dass ich hier jetzt auf Einzelbelege eingehen möchte, immerhin lassen sich im Zeitraum von 1484 bis 1520 circa 10 Ehen dieser Art nennen. Gleiches gilt für Memmingen, Nördlingen und Ulm. Inwieweit die Integration in die Ständegesellschaft des Adels dann tatsächlich vollzogen wurde, ist freilich eine weitere Frage. Ob die Abwehr der fränkischen Ritterschaft gegenüber dem Nürnberger Patriziat in gleicher Weise auch im Bereich Ostschwabens gilt, möchte ich zunächst noch etwas offen lassen. Faktisch aber ist der Übergang zur Reichsritterschaft in den Nobilitierungen der frühen Neuzeit, die ja bezeichnenderweise neben Nürnberg vor allen Dingen in den ostschwäbischen Reichsstädten Memmingen, Ulm, Lindau und vor allen Dingen Augsburg besonders herausragen, festzuhalten. In diesem Zusammenhang soll noch ein Faktum kurz erwähnt werden, das in diese Fragestellung noch relativ selten einbezogen worden ist. Die Versorgung der Töchter in den Frauenklöstern und der Zugang der Söhne zu geistlichen Ämtern bzw. zu den Pfründen der Kanonikerstifte. Die Auswertung der Nekrologe und Anniversarbücher Augsburgs lässt eine deutliche soziale Differenzierung erkennen. Für die standesgemäße Versorgung patrizischer und reicher Kaufmannstöchter war eindeutig das Dominikanerinnenkloster St. Katharina zum Zentrum geworden. Allein die Hälfte der gut 200 identifizierbaren Nonnen, bis etwa an den Beginn des 16. Jahrhunderts gerechnet, stammen aus dem Patriziat, weitere 25% aus Familien der sogenannten Mehrer. Die großen Vermögen dominieren ebenfalls. Abgeschwächter gilt das für die Franziskaner-Tertiarinnen von Maria Stern, mit 20 bzw. 25%. Als standesgemäße geistliche Laufbahn für die Söhne aber spielten die drei niederen Kollegiatstifte St. Peter, St. Gertrud und vor allen Dingen St. Moritz eine wichtige Rolle. Die beiden ersteren bleiben zwar bescheiden in ihrer Ausstattung und in ihren Statuten, die identifizierbaren Geistlichen aus Augsburg zeigen aber auch hier eine Reihe von bedeutsamen Familien. Bei St. Moritz, das in enger Verbindung zum Domstift stand und über sehr bedeutenden Grundbesitz verfügte, sind ca. 25% der Stellen mit Augsburger Bürgersöhnen besetzt, wobei auch hier die Familien der Oberschicht dominieren. Freilich wurden diese Stellen auch vielfach nur als Ausweg angesehen, weil die Besetzung der Domherrenpfründen dem Augsburger Bürgertum seit dem 14. Jahrhundert versagt blieb. Es wich zwar teilweise nach Freising und Eichstätt aus, nachdem ein erbittert geführter Prozess am Ende des 15. Jahrhunderts gegen das Statut des Domkapitels erfolglos beendet wurde, ein Statut nämlich, das die Augsburger Bürgersöhne endgültig vom Domkapitel ausschließen sollte. Die Fälle, die den Anstoß für einen langdauernden Prozess gaben, bei dem die Stadt die Interessen der Familien zu ihren eigenen Interessen machte, diese Fälle sind aus sehr bedeutsamen Augsburger Familien, der Fugger und der Arzt. Die Argumentation von beiden Seiten im Verlaufe des Prozesses spiegelt die gesellschaftliche Situation am Ende des Mittelalters wider. Das Domkapitel wurde unterstützt vom schwäbischen Adel, der seine Pfründe bedroht sah, unter anderem interessanterweise deshalb, weil die Verkehrsverbindungen der Augsburger Kaufleute nach Rom so ungleich besser organisiert gewesen seien und damit auch die Chance, frei gewordene Pfründe zu erhalten, für sie ständig gestiegen war. Der Rat als Vertreter der patrizisch-kaufmännischen Oberschicht sah darin eine Schmach und Sunderung und empfand sich als Christen zweiter Klasse, weil zwar offiziell seine Hintersassen, nicht aber die Augsburger Bürgersöhne selbst für würdig befunden wurden, ins Domkapitel zu gelangen. Gesellschaftliche Diskriminierung war also ein entscheidendes Motiv für die bürgerliche Oberschicht gegenüber einem Adel, der ja gleichzeitig und schon früher die finanzielle Macht des Bürgertums zumindest erfahren hatte und der im schwäbischen Hinterland ganz ebenbürtig präsent war, zum Beispiel auch in den bischöflichen Lehenbüchern Seite an Seite mit ihm stand. In einem dritten Abschnitt möchte ich kurz auf einige Probleme des Verhältnisses von Stadt und Kirche zu sprechen kommen. Das geistliche Element, das neben dem Bischof und Domkapitel in 6 Stiften repräsentiert war, sowie in der Benediktinerabtei St. Ulrich und Afra, deren Weg in die Reichsfreiheit sich oft eng an die Bürgerschaft anschließen ließ, zusammen mit dem Frauenkloster St. Nikolaus vor der Stadt, sowie 3 männlichen und 6 weiblichen Bettelordensklöster, also insgesamt 18 Institutionen, dazu das Spital und zahlreiche Kapellen in und vor der Stadt. Ich möchte hier auf die Probleme, die sich aus dem Verhältnis von Geistlichkeit und bürgerlicher Stadt ergaben und die in der Besteuerung, in der Gerichtsbarkeit und ähnlichen Problemen lagen, hier nicht weiter ausführen. Die volle Assimilation der Geistlichkeit war unmöglich, dazu war die Rechtsposition der Geistlichkeit zu stark, die Machtverhältnisse stellten aber ein gewisses labiles Gleichgewicht her. Noch aufschlussreicher erscheint das Verhältnis der Stadt zu den kirchlichen Institutionen. Das auch andernorts feststellbare Bestreben des städtischen Rates, die Verfügungsgewalt über die weltliche, aber auch die personelle Seite der Pfarreien, Klöster und Spitäler zu bekommen, war bezogen auf die Gegebenheiten in Augsburg nicht einfach. Ähnlich wie in Nördlingen und in anderen Städten waren die Pfarreien inkorporiert in die Stifte, aber auch im Gegensatz zu dem Beispiel Köln, das gestern genannt wurde, in die Benediktinerabtei St. Ulrich und Afra. Der unmittelbare Einfluss auf die Besetzung der Pfarrstellen scheiterte an den institutionellen Grenzen. Es gelang nur teilweise, die Patronate neu gestifteter Ewigmessen in Kirchen und selbstständigen Kapellen zu reservieren, wobei mehrmals sich die Stifter im 15. Jahrhundert verpflichteten, nach ihrem Tod den Rat als Rechtsnachfolge in das Patronatsrecht einzusetzen. Im Rahmen der Pfarreien, von denen es also sechs in Augsburg seit dem ausgehenden 12. Jahrhundert gab, konnte sich ein gewisses laikales Mitspracherecht schon seit dem ausgehenden 13. Jahrhundert ausbilden. In den sogenannten Zechpflegschaften, die aus der Verwaltung des Stiftungsvermögens entstanden, entwickelte sich eine Art Gemeindevertreter, deren Kompetenzen sich zunehmend ausweiteten von der Erhaltung und Verschönerung des Gemeindealtars und der gemeindlichen Teile des Kirchengebäudes über die Friedhofsverwaltung bis zu Schulangelegenheiten der Stiftsschulen. Gegenüber den Klöstern dokumentierte die Stadt einen ähnlichen Willen. Offensichtlich nach dem Vorbild der Zechpflegschaften wurden seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts Pflege der Frauenklöster fassbar. Zunächst beim Liegenschaftsverkehr und in der Güterverwaltung. Bald tritt dazu die Vertretung der Klöster in Rechtsstreitigkeiten, vor allem grundherrschaftlicher Art, in den zahlreichen Auseinandersetzungen mit den benachbarten Grundherren auf dem Land. Diese Pflegschaft des Rates über die Frauenklöster der Stadt wird von Seiten des Rates immer mit der Stiftungssituation begründet, die fast ausschließlich oder doch zumindest entscheidend von den Bürgern getragen worden sei. Im Gegensatz zu den Zechpflegschaften hatten die Klosterpfleger kein eigenes Siegel und gelten eher als Vermittlungsinstanz zwischen Rat und Kloster. Sie werden im Auftrag des Rates tätig, wie sie auch umgekehrt für das Kloster andere städtische Beamte gewinnen. Selbst wenn die Klöster wie das große St. Katharina seine Amtleute eigenständig einsetzen können, so greifen doch die Pfleger tatsächlich auch da und dort in die innere Verwaltung des Landbesitzes bei Entscheidungen von Streitigkeiten ein. Dass daraus schließlich auch ein Wille zur Klosterreform resultierte, war nur konsequent. Die Haltung des Rates steuerte dabei in eine Richtung, die zwischen strenger Observanz einerseits und allzu lascher Handhabung der klösterlichen Zucht andererseits einen Mittelweg suchte. Gerade das mehrfach genannte Katharina als Versorgungsstätte ja nicht frei von weltlichen Zügen, die ein Rat, auch wenn er den sozialen Charakter der Einrichtung respektierte, so doch bei der Reform von 1441 nicht allzu weit von der religiösen Bestimmung entfernt sehen wollte. Andererseits aber lehnte er eine allzu strenge Klosterzucht ab, die beispielsweise 1504 das Franziskanerkloster entgegen der Regel von den Frauen von St. Clara gefordert hatte und schlug sich auch im oberdeutschen Observantenstreit der Dominikaner eindeutig auf die Seite der gemäßigten Kräfte. Was für die Pflegschaft über die Frauenklöster sich sagen lässt, gilt in vergleichbarer Weise auch für die Männerklöster der Bettelorten, deren Besitzlosigkeit zumindest im 15. Jahrhundert nicht mehr streng gehandhabt wurde. Freilich bleibt der ländliche Besitz sehr bescheiden. Bei den Männerklöstern wird darüber hinaus ein weiteres, ganz anders gelagertes Interesse des Rates deutlich. Seit dem Beginn des 15. Jahrhunderts wird fassbar, dass der Rat sich bei den Provinzialen der Bettelorten darum bemühte, geeignete Mönche, vor allem aber gute Prediger in den Mauern zu haben. In den Zeiten des Interdiktes während des Bischofsstreites 1413 bis 1423, als die Bettelorten die Bürgerschaft geistlich versorgten, war die schon seit der Mitte des 13. Jahrhunderts zu beobachtende enge Verbindung zur Bürgerschaft auch gegen die Interessen der Domgeistlichkeit erneut realisiert worden. Die institutionellen Grenzen der Einflussnahme auf die Pfarrgeistlichkeit spielten sicher auch verstärkend mit, zumal ein ausgesprochen konservatives Domkapitel die vom Bischof wohl unter dem Eindruck der Predigtbewegung geplante Prädikaturstiftung am Dom 20 Jahre lang verzögerte und auch eine andere Prädikaturstiftung bei St. Moritz große Schwierigkeiten auslöste. Damit kommt schon zum Ausdruck, dass das Verhältnis zu den übrigen Stiften und Klöstern in der Stadt anders geartet war. Am ausgeprägtesten war es zu der Benediktinerabtei St. Ulrich. Die Zuwendung der Bürgerschaft in Stiftungen zeigt eine nahezu gleich starke Intensität wie bei den Bettelorten. Eine Pflegschaft konnte sich freilich nicht etablieren. Da die Vogteiverhältnisse des Klosters aber bis zum ausgehenden 14. Jahrhundert zwischen Bischof und Reich in der Schwebe blieben, konnte der Rat mit der Einbürgerung Ende des 14. Jahrhunderts zusammen mit allen anderen Stiften eine rechtliche Bindung aktualisieren, auf die man im 15. Jahrhundert zunehmend zurückgriff. Seit 1417 Kaiser Sigismund zum ersten Male die Stadt beauftragte, an seiner Stelle Schutz und Schirm über das Kloster auszuüben, begann die Praxis des aus dem Bürgerrechtsverhältnis resultierenden Schutzes bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts, wofür das Kloster 100 Gulden an den Rat bezahlte. Diesem Modell folgten dann auch die Einbürgerungen der Kollegiatstifte St. Peter, St. Moritz, doch blieb das bei St. Peter nur sporadisch, während St. Moritz länger im Bürgerrecht blieb. Die Rechtsvertretung nach außen entsprach dabei der Wirkung der Pflegschaft. In die inneren Verhältnisse konnte der Rat freilich nicht eingreifen. Dass der Wille zur Integration der geistlichen Institutionen in die Stadt bei den Spitälern besonders deutlich wird, ist bekannt. Die von Reicke aufgezeigte sogenannte Kommunalisierung fand in Ostschwaben recht unterschiedliche Lösungen. In Memmingen beispielsweise erfolgte 1365 eine vertragliche Teilung des Kreuzherrnspitals in ein von der Stadt verwaltetes Unterspital für die Dürftigen und ein geistliches Oberspital der Kreuzherren. In Nördlingen handelt es sich offensichtlich um ein von vornherein stadtherrlich geprägtes Spital, in dem die Bürgerschaft die Rechtsnachfolge des Ammanns bereits früh antrat. In Augsburg zeigte sich aber bereits früh eine deutliche Grenze. Das Instrument der Pflegschaft wird beim Heilig-Geist-Spital auch hier seit dem Ende des 13. Jahrhunderts fassbar und konnte im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts so weit ausgebaut werden, dass eine faktische städtische Oberhoheit sich herausbildete. Immerhin bleibt aber der Domdekan als dritter Pfleger zumindest nominell weiter beteiligt, auch wenn er zunehmend seltener auftritt. Diese im Übrigen nicht singuläre Lösung einer gemeinsamen Pflegschaft von Rat und Domdekan dürfte darauf zurückzuführen sein, dass die Frühgeschichte des Spitals, soweit sie aufgehellt werden kann, eine stark bischöflich-domkapitelische Komponente aufweist. Die geistliche Stadt schlägt also immer wieder durch. Trotz der Übermacht der Bürgerstadt und ihrer aufstrebenden wirtschaftlichen Bedeutung, gerade am Ende des 15. Jahrhunderts, die es den Bischof geraten sein ließ, am Ende des 15. Jahrhunderts zunehmend seine Residenz in Dillingen aufzusuchen, wo die Hochstiftsregierung bereits etabliert war, und wohin auch das Domkapitel bei besonders gravierenden Auseinandersetzungen auswich. Trotzdem, bei allen Auseinandersetzungen, die während des ganzen Spätmittelalters zu beobachten sind, dürfen diese Strukturveränderungen sicher nicht missdeutet werden als einseitige Übergriffe bürgerlicher Interessen auf die Kirche. Dem stehen die personellen Verbindungen entgegen, auf die bereits hingewiesen wurde. Das gehobene Bürgertum, das im Rat saß und die städtische Politik leitete und durchführte und dessen Töchter und Söhne einen erheblichen Anteil an den Insassen der Klöster und Stiftsherren darstellte, fand sich mit der gehobenen Geistlichkeit in vielfacher Weise zusammen. Ich möchte in einem letzten Teil noch kurz auf die Probleme der Territorienbildung eingehen. Die vor allem im südwestdeutschen Raum zu beobachtende Tendenz der Reichsstädte, ein eigenes Territorium aufzubauen, betrifft auch die ostschwäbischen Städte. Augsburg hatte trotz seiner Größe und Finanzkraft in der frühen Neuzeit allerdings kein derartig nennenswertes Territorium vorweisen können, im Vergleich etwa zu Ulm, Nürnberg und anderen. Diese an sich überraschende Feststellung muss jedoch für unseren Zeitraum erst etwas genauer betrachtet werden, insbesondere was die Ansätze und Vorstufen dazu betrifft. Die Vogteientwicklung im Augsburger Raum hatte ursprünglich mit der Hochstiftsvogtei der Staufer die Stadt vor allem südlich und nördlich davon gelegene Straßenlandschaft der alten Fernstraße nach Italien umfasst. Mit der Ausgliederung der Stadtvogtei über Augsburg selbst und ihre faktische Ausübung durch staufische Untervögte hat ja der Emanzipationsprozess der Stadt einsetzen können. Selbst als die Maßnahmen Rudolfs von Habsburg die Verschmelzung der Stadt, der Straßen und der Hochstiftsvogtei zur ostschwäbischen Reichslandvogtei die zentrale Funktion wiedererwecken wollte und ihr Erwerb im Rahmen der konradinischen Erbschaft durch die Wittelsbacher abgewehrt wurde, änderte nichts mehr daran, dass Hochstift und Stadt verschiedene Wege gingen. Lediglich die sogenannte untere Landvogtei über die Dörfer Gersthofen bislang weit, also nördlich von Augsburg, an der Straße nach Donauwörth, wurde im 15. Jahrhundert mit der Stadtvogtei verschmolzen, während die weit wichtigere südliche Straßvogtei an den Bischof verpfändet war, der sie seinerseits zur Territorienbildung einsetzte. Es fehlte nicht an Versuchen Augsburgs im 15. Jahrhundert, diese Verpfändung zu ihren Gunsten einzulösen. Eine solche stellte das Privileg Sigismunds von 1431 in Aussicht und mehrmalige Anstrengungen bis Ende des 15. Jahrhunderts sind in gleicher Richtung zu beobachten. Doch Bischof und Domkapitel wehrten derartige Absichten energisch ab. Mit diesen Vorgängen verquickten sich bereits andere herrschaftliche Umlandbeziehungen der Stadt. Im Zusammenhang mit der Landfriedensbewegung des 14. Jahrhunderts erhielt Augsburg von Karl IV. Ein wichtiges Privileg, wonach die Bauern der umliegenden Ortschaften zu Leistungen herangezogen werden durften. Zwar gibt die Urkunde keine genaue Abgrenzung, wie weit dieses Recht räumlich reichte, doch bedeutete dies die Grundlage dafür, zahlreiche dörfliche Hintersassen der Bürgerstifte und Klöster, die der Stadt zu versprechen standen, wie die Formel heißt, in einen Landfriedensverband einzugliedern. Von einem bereits zwei Jahre später stattfindenden Aufgebot waren 130 Ortschaften betroffen, die sämtlich in dem Gebiet südlich und westlich der Stadt lagen. 1489 lässt sich ihre Zahl genauer ermitteln. Es waren insgesamt 1640 Bauern aus 122 Dörfern und Einöden, wobei gewisse räumliche Verschiebungen gegenüber dem 14. Jahrhundert zu konstatieren sind. Damit ist bereits sichtbar geworden, welche Konsequenz auch in den Rechtsbeziehungen zu den Klöstern und Stiftungen und Spitälern lag. Ihre ländlichen Grundherrschaften gehörten mit in den Herrschaftsverband der Stadt, sie übte Schutz und Schirm aus und zog sie auch zum Heeresaufgebot an. Die Gemengelage des grundherrschaftlichen Besitzes mit bürgerlichem Einzelbesitz, auf den oben ja bereits verwiesen wurde, und der ja der Bürgerstadt auch zugeordnet war, bedeutete einen nicht unbeträchtlichen Einfluss. Bei Bürgerbesitz und Spitalbesitz sind die Tendenzen zur Territorialisierung um 1500 etwa recht weit gediehen. Bei beiden fungierte der Rat häufig als Appellationsinstanz für Verfahren an Dorfgerichten und handhabte auch die Gebotsgewalt. Noch deutlicher als in Augsburg wird dies in Memmingen sichtbar, wo der Besitz des Spitals in wesentlich geschlossenerer Form um die Stadt lag, während in Augsburg sehr zersplitterte Besitzkomplexe auffallen, da dort die bischöfliche und domkapitelschen Besitzungen wichtige Lücken gerade in der Stadtnähe entstehen ließen. Die zeitweise Einbürgerung der Kanonikerstifte und vor allen Dingen von St. Ulrich eröffnete einen zusätzlichen respektablen Einflussbereich, wenn auch wesentlich schwächerer Ausprägung. Die Integration der städtischen geistlichen Institutionen wird nun ergänzt durch eine parallel landbezogene. Auf dem Land ansässige Klöster suchten den Schutz der starken Reichsstadt. Schon während der Einbürgerung, der Zwangseinbürgerung der Klöster im ausgehenden 14. Jahrhundert wird auch der Propst von Steingaden südlich von Schongau, also sehr weit von Augsburg entfernt, als Augsburger Steuerzahler genannt. Das Zisterzienserinnenkloster Oberschönenfeld westlich von Augsburg trat 1439 für längere Zeit ins Bürgerrecht und 1446 folgte gar der Komtur des deutschen Hauses in Donauwörth, also selbst in einer ansehnlichen Reichsstadt gelegen, die freilich immer wieder von Bayern bedroht war, für seinen Besitz südlich der Donau. Augsburg ist hier sicher kein Einzelfall. Das Verhältnis anderer Städte zu den umliegenden Klöster ließe sich gerade im ostschwäbischen Raum sehr umfangreich ausweiten. Dabei fällt auf, dass einige Klöster jeweils für zwei Städte interessant erscheinen. Sie markieren also mit ihrem Besitz das jeweilige herrschaftliche Einflussgebiet der Städte, das sich auch in den vorhin genannten bürgerlichen Einzelbesitzungen spiegelt. Freilich gibt es sehr große Unterschiede, sporadische Verknüpfungen stehen neben dauerhafter Vogteiausübung, nur schwache nachbarschaftliche Verbindungen neben herrschaftlicher Einflussnahme durch die Stadt. Für eine Territorialisierung reichten sie gewöhnlich nicht aus, außer man bemühte sich erfolgreich darum, den politischen Einfluss zu verstärken, wie das kurzfristig beispielsweise im Schmalkaltischen Krieg durch die Eroberung, Huldigung und Reformierung der Klöster von Seiten der jeweiligen Städte geschah. Ein zusätzliches Instrument zur Verdichtung der Beziehungen zum Land brachten schließlich die Pfahlbürger und besonders die Ausbürger. Ich möchte hier nur ganz kurz darauf eingehen. Die Pfahlbürger des 14. Jahrhunderts sind zahlenmäßig etwa für Augsburg in der Größenordnung von 80 bis 90 anzusetzen, wobei die Tendenz gegen Ende des Jahrhunderts sehr stark abfällt. Hier sind eine Reihe von gewerblichen Personen neben Bauern sehr stark einbezogen. Die Ausbürger des 15. Jahrhunderts, die etwa 1470 mit ca. 120 einen neuen Höhepunkt erreicht, treten häufig als Hausbesitzer auch in der Stadt auf. Besonders wichtig und wertvoll für die städtische Umlandsicherung waren dabei Landadelige der Nachbarschaft, die sich zum Teil in der Stadt ansässig machten und deren Besitz nicht zuletzt die Burgen oder befestigten Landsitze im Umfeld der Stadt in ähnlicher Weise von der städtischen Politik mit erfasst wurden. In Nördlingen tritt dieses Element besonders in den 30er und 40er Jahren des 15. Jahrhunderts in Erscheinung. Allein 1448 sind ca. 23 Adelige im Bürgerrecht der Stadt anzusiedeln. Alle diese direkten und indirekten Herrschaftsbeziehungen zwischen Stadt und Land sind zweifellos unvollständige Ansätze, die punktuell und temporär bzw. nur im Einzelfall sich aktualisieren. Die Überwölbung durch territorialbezogene Rechte gelang nur sehr selten. Trotzdem, für Augsburg muss die genannten vielfältigen herrschaftlichen Fäden, die mit dem Umland geknüpft werden, zumindest so viele Möglichkeiten der politischen Einflussnahme eröffnen, dass eine Absicherung des städtischen Hinterlandes westlich der Stadt gewährleistet war. Die Markgrafschaft Burgau war zudem territorial wenig ausgebaut und stellte von daher keine großen Hindernisse. Die Versorgung der Stadt mit Lebensmitteln und Rohstoffen für den wirtschaftlichen Aufstieg und die den Markteinzugsbereich durch die ansteigende Bevölkerung sehr stark erweiterte, wie sich an den Bannmeilenbestimmungen ablesen lässt, war somit steuerbar, sodass die Stadt keine Einbußen in der Entwicklung zu befürchten hatte. Die Territorialbildung erscheint somit lediglich als Abschluss einer lange und vielfältig sich abzeichnenden herrschaftlichen Einbindung des Landes in die Stadt. Ich darf zum Schluss vielleicht ein paar Gesichtspunkte, die wichtigsten Gesichtspunkte kurz zusammenfassen. Erstens, Die Verfassung von 1368 bricht die Kontinuität der Führungsschicht kaum. Altes ministerialisches Verwaltungspatriziat und aufsteigende Kaufleute ringen in mehrfachen wellenartigen Anläufen um die Herrschaft in der Stadt. Eine bestimmende Teilhabe der handwerklichen Mittelschicht ist kaum gegeben bzw. wird von der Oberschicht abgewehrt. Zum Zweiten, die städtische Oberschicht Augsburgs findet einen Ausgleich zwischen einem von Rentenbezug und Ämterlaufbahn gekennzeichneten Weg und den kaufmännisch aktiven Familien. Deren gemeinsame Grundhaltung ist stark von aristokratischen Zügen mitgeprägt. Der Besitz von grundherrschaftlichen Landgütern, das Konnubium mit dem Landadel, die Besetzung geistlicher Pfründen, ja stellenweise sogar recht eigenwillige Fehden mit der Stadt, lassen das Leitbild adeligen Lebens auch für die städtische Führungsschicht attraktiv erscheinen. Probleme ständischer Abgrenzung von Seiten des Adels stehen diesem Anspruch teilweise im Wege. Zum Dritten, die Kirchenpolitik des Rates zielt auf eine Assimilation der Geistlichkeit, eine gesteigerte Mitbestimmung und Verfügungsgewalt im kirchlich-gemeindlichen Leben, aber auch auf eine herrschaftliche Einflussnahme auf Klöster und Spitäler, deren Erfolge unterschiedlich sind. Viertens, die sowohl personellen wie institutionellen Beziehungen zum Land münden in eine auf verschiedenen Wegen angegangene herrschaftlich-politische Bindung des Landes an die Stadt, die naturgemäß auch zur Absicherung des wirtschaftlichen Hinterlandes dienen konnte und musste. Die Zuordnung des Landes zur Stadt im Sinne einer Zentralität tendiert räumlich zu einer neuen Struktur zentralörtlicher Hierarchie, der auch die frühen zentralen Orte wie Burgen und Klöster untergeordnet werden. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Wir haben Ihnen zu danken, Herr Dr. Kissling, für dieses ausgezeichnete Referat, wie ich von meiner Seite her sagen darf. Dieses Referat, das uns nicht nur an eine Italien etwas näher liegende Stadt geführt hat, sondern uns zugleich die Vergleichsmöglichkeiten auf unserer Tagung hier erweitert hat. Wir haben uns vorhin darüber unterhalten, dass es ja sehr schwierig sei, dieses völlig unterschiedliche Welt nun überhaupt miteinander in Verbindung zu setzen. Aber wir haben hier ja auch jetzt zwar in anderer Form, als Frau Bocchi uns das geschildert hat, doch ganz stark das Thema Stadt-Land thematisiert, bis hin zu den Versuchen, dieses umliegende Land auch politisch zu erfassen. Und hier gibt es sicherlich Diskussionsmöglichkeiten, die uns weiter zueinander führen können, auch wenn wir uns immer darüber im Klaren sein müssen, dass hier große zeitliche Phasenverschiebungen vorliegen und natürlich keine Identität der Vorgänge gegeben ist. Zugleich hat Herr Dr. Kissling ja viele andere Aspekte angesprochen, die auch in den früheren Themen, früheren Referaten schon dargelegt worden sind. Frau Zucktucci übernimmt freundlicherweise die Übersetzung, die nicht einfach ist, aus dem einfachen Grunde, weil hier auch Termini Technici anfallen, die typisch süddeutsch sind und die also schwer in das italienische Vokabular hineinzubringen sind, aber ich darf Ihnen jetzt schon ganz herzlich für Ihre Bereitschaft zu diesem schweren Amt danken. Professor Elz ha detto che ha letto la relazione della signora Bocchi, perciò era molto più difficile. Io non ho letto il manoscritto del dottor Kissling, e credo che sia molto più difficile di non averlo letto. E soprattutto perché si tratta di una relazione veramente densa di contenuto e trattando un'area geografica e direi costituzionale e politica a me completamente estranea, benché io sia di origine tedesca, ma sono delle parti settentrionali e gli italiani mi capiscono perché anche in Italia ci sono degli sviluppi molto divergenti, direi, nel territorio. Io prego di avere molta pazienza per me, perché era talmente densa che io non sono riuscita a trasformarlo in italiano nel mio cervello quando l'ho sentito, l'ho scritto in tedesco. Allora adesso, a parte le difficoltà di vedere il manoscritto e vedere quello che ho scritto in fretta, devo cercare di trovare un filo rosso e spero anche per quello che ha accennato il professor Hafakam della difficoltà della terminologia, anche questo c'è ancora. Allora io cercherò e avete un po' di pazienza per favore. Il dottor Kiesling ha detto che lui tratterà la città di Augusta e tutto il territorio della Svevia orientale. E questo territorio viene considerato soprattutto dalla storiografia, dal suo aspetto economico, come stando in collegamento col commercio verso l'Italia. Professor Kiesling invece si è posto dei problemi che non riflettono questa visione, ma lui vorrebbe trovare degli aspetti nuovi e integrativi a quello che noi sappiamo già. E si è posto in definitiva quattro domande. La prima: nel 1368 c'è una nuova costituzione artigianale, credo Zuffa, passo, si possa tradurre così. Corporativa, sì, una costituzione corporativa, e questo è praticamente il momento in cui parte con le sue considerazioni più approfondite per vedere se questa nuova costituzione ha portato dei cambiamenti di valore nel governo, nell'amministrazione e nella composizione dell'amministrazione cittadina. La seconda domanda è di vedere quale fosse la posizione tra imprenditori e nobiltà in questa area che noi guardiamo. Poi terza, la relazione che aveva la città e più precisamente lo strato dominante della città verso le istituzioni ecclesiastiche. E finalmente quarto, quali sono le iniziative politiche del consiglio cittadino verso il contado, dico in italiano, allora questo che ci porta più vicino a quello che abbiamo sentito stamattina. Ecco, questa è la posizione dei problemi. Adesso cerco di seguire i singoli problemi. Cioè la Costituzione del 1368 che dà una autonomia comunale alla città di Augusta e porta praticamente in sé il primo passo verso lo sviluppo della città ad una città imperiale, come si dice? Città imperiale. in le singole parti questa Costituzione dà alle città il diritto di organizzarsi in corporazioni, gli dà il diritto di utilizzare un sigillo cittadino, di valersi di un municipio e di avere funzionari cittadini. In seguito, cioè già prima di questa, di questo passo vistoso di questa istituzione, la città era riuscita ad avere una certa emancipazione militare contro il vescovo come signore cittadino. Aveva il diritto a delle poste, di funzioni, di occupare uffici e di coniare monete. Lo strato del patriziato nella città di Augusta ha avuto la prima codificazione nel XII secolo, cioè noi facciamo un passo indietro in rispetto al 1368 per vedere meglio gli sviluppi che seguono. Una seconda codificazione dei diritti della città segue fra questo XII secolo e fra il 1368. Questo patriziato che troviamo nella città di Augusta, da dove proviene? Ci sono delle diverse ipotesi, è di origine ministeriale, probabilmente di ministerialità vescovile, comunque non è completamente risolta la questione ancora. Si vedono nel corso del XIII-XIV secolo 40, più o meno 40 famiglie ad Augusta che si possono determinare come tali, cioè immagino che hanno dei cognomi che si lasciano fissare. Però non si sa e non si vede bene se hanno una provenienza dal commercio o quali fossero gli inizi di questo stato elitario. Poi questa è la situazione prima del 1368. Ora questo cambiamento che subentra, che cosa porta alla città? Porta alla città che i membri del consiglio vengono composti, cioè il consiglio si compone non solo da questo strato patrizio, ma che ormai possono entrare anche i membri delle arti, delle corporazioni. E il dottor Kissing ha nominato la precisa composizione tra patrizi e le singole arti, che io non sono riuscita a mettere sulla carta. Se ci sono delle domande ci darà poi le indicazioni. Questo consiglio si forma ogni anno, cioè non perdura, è eletto ogni anno, e si compone poi in un consiglio grande, un mini consiglio. Allora questo avrebbe dato la possibilità agli strati inferiori di penetrare nel governo della città, ma ha portato veramente posso parlare di una rivoluzione di costituzione. Il dottor Gisling è arrivato alla risoluzione che non si può parlare perché in definitiva la maggior parte del Consiglio è composta sempre come già prima dallo Stato Patrizio. Si arriva a dei movimenti ondeggianti, a delle congiunture, direi che anche le arti acquistano, le corporazioni acquistano un po' il sovravento parzialmente, che porta per esempio ad un divieto di commerciare dei patrizi, ma questo è un episodio, non sopravvive. Cioè noi, comunque questi sviluppi, queste tendenze generali comportano un altro momento, e questo è molto coerente a noi qui in Italia, se si pensa a Firenze, l'arte della lana, per esempio, che c'è una certa gerarchia tra le corporazioni, non tutte le corporazioni sono uguali, e qui non vado in fondo, anche perché non sono riuscita a fissare tutto quanto. Ecco, questo mi sembra, professoressa, no, il primo punto è in linea di massima. Quanto al secondo punto, cioè quale fosse la posizione fra gli imprenditori e la nobiltà, il luogo di concentrazione dello strato dominante, dello strato elitario, era la cosiddetta Herrentrinkstube, cioè il luogo dove bevevano i signori, tradotto letteralmente. E questa Herrentrinkstube, cioè questo posto privilegiato, esiste materialmente, cioè ha la sua propria configurazione edilizia dal 1412, e il permesso di ingresso in queste località hanno i patrizi, alla nobiltà del contado, hanno i ministeriali cavallereschi, feudatari, hanno i commercianti indigeni e anche gli altri commercianti, cioè gli commercianti stranieri. E anche qui sappiamo più o meno la composizione per il XV secolo di questa Herrentrinkstube, che non do le cifre. Comunque, come istituzione adesso non materiale di questa Herrentrinkstube, si nota una tendenza generale aristocratica anche qui, e molto interessante, almeno per me, perciò mi ricordo bene, già intorno al 1400 i patrizi partecipano a tornei con la nobiltà. Cioè i patrizi e i membri di questa Herrentrinkstube hanno un aspetto nettamente nobiliare, senza essere nobili, e si comportano da nobili, partecipano a tornei, che è uno dei momenti vistosi della vita nobiliare. I patrizi cercano di serarsi, anche questo non è una novità per l'ambiente italiano, se si pensa alla serata del Maggior Consiglio a Venezia, cercano di serarsi e di non far entrare più altri cittadini, altri burger arricchiti. Ma nel 1538 il numero dei patrizi è diminuito talmente forte che da 51 persone, famiglie, no? Famiglie, da 51 famiglie all'inizio sono rimaste soltanto 8 famiglie. Allora anche qui, come è successo a Venezia, Venezia era l'occasione della guerra di Chioggia, qui un'altra occasione che si prendono 38 famiglie dello strato borghese superiore e si dà la possibilità di far parte del patriziato. E questa Herren Trinkgruppe, organizzato come ho cercato di dire, è nettamente distinto dallo strato cittadino medio. E il dottor Kiesling ha cercato poi di vedere la situazione delle ricchezze nella città di Augsburg, e questo ci porta più o meno al professor Hafaker, e ha trovato che c'è una netta polarizzazione fra il grande capitale e il piccolo artigiano, il piccolo artigianato. E come fonte di questa situazione si è valso di liste di imposter e vede che alla fine del 300, precisamente nel 1396, circa il 50% degli abitanti di Augusta non pagano imposte oppure pagano delle imposte minime, e cioè fino ad una libra. E nello stesso periodo lo strato superiore, cioè quella bipolarizzazione, lo strato superiore che consiste del 2% della popolazione e paga, io ho scritto due fiorini e più, non so, zwei, ho dimenticato lo zero, 20 fiorini e più. Nel XV-XVI secolo la situazione si è un po' cambiata, cioè dal 50% dello strato inferiore è diventato un 40-60%, cioè no, sì, ha tendenza al 60%, e che questo sia un quadro del tutto normale per l'ambito delle sue ricerche l'ha trovato, perché delle tendenze simili consistono anche a Memmingen e in altre città della Svevia orientale. Ma si può fidarsi solo e si può fondarsi solo per quanto riguarda la ricchezza sulle imposte? E allora dottor Kiesling ha pensato di vedere anche da altri punti di vista, di valersi di documenti di un genere diverso, domandando quale fosse la proprietà di immobili. E perché finora si aveva messo in connessione la ricchezza soltanto con l'attività commerciale, cioè con la ricchezza liquida praticamente. E ha trovato che, e questo rende la situazione di nuovo molto interessante anche dal punto di vista italiano, che esiste una tendenza anche ad Augusta di investire in immobili sulla terraferma, nel contado. E come punto culminante di questa tendenza, cioè punto non si può dire, come periodo culminante, ha colto il XIII, cioè 1300 fino al 1550 più o meno. E ha trovato che la città, i singoli cittadini, sono riusciti a penetrare nel contado in un raggio da 40 a 60 chilometri, cioè sono, sono usciti nel contatto in raggio piuttosto vasto e si trovano di possessi cittadini soprattutto alle porte meridionali della città, cioè dove sono le strade commerciali verso l'Italia, le porte della città, e poi anche verso occidente c'è una famiglia che si chiama Langmantel, che ha dei possessi, che poi ne ha acquistato altri anche andando verso sud. Allora che cosa significa? Si ha uno strato, un ceto superiore cittadino che possiede degli immobili al di fuori della città. E i confini fra città e campagna dunque non sono rigidi ma sono fluidi, molto più fluidi. Ho un attimo di riflessione per voi. Ecco, questa è la situazione, ma questa è la situazione che non è indisturbata, come anche in Italia ci troviamo dei contratempi, dei contramovimenti. Infatti c'è una rivalità fra il patriziato antico, se si può chiamarlo così, primo patriziato, e i ceti appartenenti al commercio con tendenza di mobilità in su. E nel 1303, per esempio, come punto più vistoso di queste tendenze contrastanti, si è cercato, cioè una famiglia con l'aiuto di altre famiglie ha cercato di fondere, se si può dire così, una dittatura cittadina, comunque non c'è riuscita. Anche qui le tendenze che ricordano l'Italia. Poi, oltre a questo uscire, credo di essere un po' confusa qui adesso, oltre a questo uscire delle singole famiglie sulla terra intorno alla città, si trovano anche oltre a questi elementi di commercio, possesso di immobili che portano alla ricchezza, nel corso del XV secolo ci sono altri elementi, altre possibilità per arricchirsi, e questo sono soprattutto le miniere e l'edilizia di castelli e dei finanziamenti di imprese principesche, e qui è stato ricordato naturalmente tutte queste imprese nuove nel corso del XV secolo, la famiglia dei Fuga. E anche questo non limitato ad Augusta, ma visto che le tendenze sono più o meno uguali a Memlingen, un po' diversa a Nördlingen. Allora, per fare il punto di questo secondo punto, si può dire che c'erano diverse possibilità per acquisto di ricchezza. E la tendenza di questi strati nuovi ad inserirsi negli strati patrizi di origine ministeriale e di condurre una vita sociale che assomigli a quella vita nobilesca. Nobiliare, grazie. Però naturalmente non solo questo, ma ci sono anche delle ragioni economiche per la penetrazione nella terraferma, perché solo una parte dei propri mezzi vennero investiti nel commercio, che fruttavano, un'altra parte vennero investiti nel terreno, come succede poi anche in Italia, nel terreno più per sicurezza, ma anche per trasformare il paese, cioè il paesaggio agrario, in un paesaggio agrario utile per le nuove industrializzazioni, per le piante industriali. È un momento che è stato detto senza che si abbia portato più in profondità questo. E allora abbiamo questi elementi, e la conseguenza è che lo strato sociale superiore, il patriziato, cerca poi anche di inserirsi nella nobiltà, anche questo niente di nuovo, nella nobiltà del contado, e questo riesce in un determinato modo. Noi abbiamo le cifre sempre per Augusta, che fra il 1484 e il 1520, cioè meno di due generazioni, si è concluso 10 matrimoni fra nobiltà del contado e famiglie patrizie cittadine. E alla fine di questo capitolo il dottor Kiesling ha detto che è considerevole che i processi di annobiliamento, che si sanno che sono molti a Norimberga per esempio, sono molto numerosi anche in questa parte della Germania. Nobilitazione. Grazie. E come si conformavano allora i membri delle famiglie patrizie in rispetto alle istituzioni ecclesiastiche? E abbiamo visto che nei monasteri femminili c'era un grande numero di donne entrate proprio dalle famiglie di strato patrizio e dal secondo strato, che si chiama Mera, non so come tradurlo, che è lo strato al di sotto subito ai patrizi. Il 50% per esempio del monastero femminile Santa Caterina è occupato da questi due strati superiori della città di Augusta. E c'era anche i figli, i figli maschi sono entrati in monasteri e hanno avuto dei collegamenti con istituzioni ecclesiastiche, e anche qui naturalmente molto degli strati superiori di Augusta. E soprattutto col monastero di San Maurizio, però anche lì erano un po' delle difficoltà in quanto il monastero di San Maurizio non offriva, come si dice? Delle prebende, cioè loro non avevano delle prebende, perciò era una tendenza che si perdeva un po', per di più perché si cercava di bloccare i figli dei patrizi di Augusta come membri del capitolo del Duomo. Ci sono diversi processi, credo che non sia il caso di seguirli, non lo potrei nemmeno, e mi dispiace di non poter dare il quadro così bene come l'ha dato il dottor Kiesling. Comunque vediamo qui direi degli sviluppi piuttosto normali e per la fine, e anche qui questo è poco di mia competenza, le relazioni fra città e chiesa, e ci sono, e il dottor Kisten a questa domanda poi darà i numeri precisi, ci sono 18 istituzioni ecclesiastiche ad Augusta, al di fuori ci sono ospedali, cappelle e ordini mendicanti femminili e maschili. La tendenza generale, adesso per essere più breve, era di penetrare da parte della città anche in queste istituzioni ecclesiastiche, di controllare le istituzioni ecclesiastiche, e il dottor Kisling ha fatto questo in rispetto alle parrocchie, ai monasteri cioè ai monasteri femminili, ai monasteri maschili e agli ordini mendicanti, e poi anche in rispetto ai monasteri che non erano proprio vicino ad Augusta, ma molto più lontani. E il mezzo di influire queste istituzioni ecclesiastiche da parte della cittadinanza era l'istituto del procuratore, credo che abbiamo parlato prima, che si possa tradurre così. L'istituto del procuratore, che si nota prima nelle parrocchie, in quanto ci sono già nel XIII secolo i laici che hanno un diritto di amministrare beni ecclesiastici. Grazie. Che riguarda soprattutto la cura dell'altare, l'edificio stesso, il cimitero e la scuola. E poi nella seconda metà del XIV secolo i procuratori per i monasteri femminili, come istanza poi soprattutto fra il monastero stesso e fra il consiglio cittadino. E quanto riguarda ai monasteri maschili, lì l'influenza da parte della cittadinanza era soprattutto nell'interesse di avere predicatori per la città, ma credo che anche qui posso saltare. E quanto riguarda poi i monasteri che stavano più lontani, che subivano una certa influenza da parte di Augusta, e questo soprattutto in seguito ad un privilegio di Sigismondo che dà il diritto di protezione su questi monasteri alla città di Augusta, e i monasteri pagano al consiglio cittadino annualmente 100 fiorini per questa protezione. Allora si nota una certa tendenza di integrazione delle istituzioni ecclesiastiche nella città. E non si tratta tanto, e questo ha sottolineato il dottor Kisling, di una manomissione da parte della cittadinanza sulle istituzioni ecclesiastiche, ma piuttosto un muoversi incontro, in penetrarsi vicendevolmente. Per l'ultimo punto c'è la tendenza di una formazione di territorio delle città imperiali, che è noto, e così anche la tendenza di Augusta di formarsi un territorio. E a questa tendenza corrispondono, io ho contato, 6 tendenze particolareggianti, e cioè il primo, le avvocazie. Advocacia. Advocacia. Le avvocazie che facilitano le tendenze di emancipazione e che formano il nucleo per la formazione di piccoli territori. Io non mi ricordo Troika dei, come si chiama nella spiegazione. Il pace territoriale, che in Italia non esiste, la pace territoriale. Però usiamo anche noi questa espressione, insomma, pace territoriale. La pace territoriale, nel, notoriamente, nei non abbiamo il problema, ma usiamo l'espressione. Tedeschi nel XIV secolo c'era quella tendenza della pace territoriale e questa comportava il privilegio per la città di dare una tutela ai contadini ai rustici al di fuori della città. E siccome vennero protetti, loro pagavano delle tasse, delle imposte alla città e anche qui e partecipavano poi ai servizi militari, allora anche qui un avvicinamento fra città e territorio. E dottor Kissing ha dato il numero, per Augusta per esempio all'inizio del XV secolo sono 122 villaggi che subiscono questa protezione della città. Poi come terzo punto c'è la proprietà di singoli cittadini nel contado, gli ospedali che stanno nel contado e la giurisdizione su queste parti nel contado da parte di cittadini. Poi parzialmente l'inclusione di monasteri nella città, l'esempio Santo Rico, e penultimo che c'erano altri monasteri nelle distanze che cercavano anche protezione presso la città forte e che si avvicinavano a questa città. E interessante è una osservazione del dottor Kissling in questo contesto che ha trovato che ci sono alcuni monasteri che si rivolgono contemporaneamente a due città per la protezione, il che mostra chiaramente la linea di demarcazione fra l'influenza delle singole città sulla campagna. E poi ci sono, e questi sono di nuovo due istituti tedeschi che non so come si traducono, uno sono i Fallberger e l'altro sono gli Ausberger. E come ho capito per gli ultimi, gli Ausberger, cioè i cittadini di fuori, ho capito da quello che ha detto il dottor Kissing che sono nobili della campagna che abitano nella vicinanza della città, ma ogni tanto vengono anche in città, cioè sono... Cercano la cittadinanza. Cercano la cittadinanza. Il diritto del cittadino, anche sì, se non abitano nella città. Ah, sì. Allora questi sono gli Ausberger. Gli Ausberger. E poi ci sono i Fallberger. È quasi la stessa cosa. È quasi la stessa cosa. Sono due espressioni per una cosa. Sì. No. Forse per gli strati sono diversi, sì, che non sono nobili, ma sì, che sono contadini, cioè rustici, e poi artigiani. E nel XIV secolo questi falber, cioè artigiani e rustici che hanno il diritto di cittadinanza poi, no? Di Augusta, sono 80-90. Sì. E nel XV secolo gli Ausbürger, cioè i nobili che cercano ad avere la cittadinanza della città, sono 120. Ein Einwohnerzahl. Ja. Im Ende des 15. Jahrhunderts ca. 18.000 Einwohner. Allora, questi numeri in relazione a 18.000 di abitanti che ha avuto in quel periodo. Allora, sono chiaramente delle tendenze di prendere influsso politico, economico sul territorio da parte della città. Non ho questa bellissima conclusione, ma spero che tutto quello che è rimasto a Londra che vede poi allora con le stesse. Grazie. Verständnisfragen, Fragen in Bezug auf Deutschland, dann eventuell der dritte Punkt, Vergleich, wenn ich das ohne Vorschrift sagen darf, vorschlagen. Allora, Professor Hanke, che ci siamo pochi, ha proposto di fare un certo ordine di domande e di iniziare piuttosto, soprattutto da parte degli italiani, con le domande di informazione su cose che non sono state ben esposte da parte mia. Ma non ha detto proprio così. Diciamo ulteriori informazioni. E poi secondo di informazioni magari sulle situazioni in Germania e poi come terzo la discussione normale. Ja, vergleichen in Italien, ja. Bitte, jetzt hoffe ich, habe ich niemand verschreckt. Ja, bitte schön. Forse il dottore già l'ha detto, però appunto chiedo una lista di informazioni a cui alludeva lei. Cioè, la partecipazione di queste corporazioni al consiglio cittadino, che tipi di corporazioni partecipano a questo consiglio? E quali invece rimangono escluse? Posso tradurre? Ah, beh, non dimenticare. Oppure c'è un seguito. Di Mitgliedschaft der Corporation am Rat, welche an den Zünften? Welche Zünfte haben wir? Welche Zünfte? Ja, die Mitgliedschaft der Welche bleiben ausgeschlossen? Völlig richtig. E seconda domanda, vorrei chiedere se queste corporazioni artigianali sono regolamentate, cioè si autoregolamentano da sole con qualche forma di statuto o una cosa analoga per aspetti proprio economico-professionali e se nel complesso, proprio come corporazioni, sono soggette a delle imposizioni di carattere fiscale. Haben die Zünfte eine Statuten? Oder wie organisieren sie sich wirtschaftlich? Und werden sie irgendwie besteuert? Ja, zur ersten Frage. Die Verfassungsänderung von 1368 sieht vor, dass also jeder Bürger zunächst einmal sich eine Zunft begeben muss, dass also eine Zunftpflicht besteht. Und die gesamte Zunftorganisation wird so gehandhabt, dass also 18 Zünfte gebildet werden. 18 Zünfte, die sämtliche Gewerbe umfassen, die in der Stadt ausgeübt werden und in denen dann die Organisation so verläuft, dass also Berufe, die in einer gewissen Verwandtschaft zueinander stehen, handwerkliche Berufe, zusammengefasst werden, um einen gewissen gleichmäßigen Zunftverband herzustellen, wobei allerdings die Unterschiede dann doch zahlenmäßig sehr groß sind. Die Weberzunft beispielsweise ist natürlich die weitaus größte dabei. Alle diese 18 Zünfte werden nun am Rat beteiligt, aber mit einem Unterschied, dass die sogenannten großen oder hohen Zünfte, wie man sie auch manchmal nennt, eine stärkere Stellung dadurch bekommen, dass sie erst zwei Vertreter in den Innenrat senden, während die sogenannten niederen Zünfte einen Vertreter in den Rat senden, aber Zünfte, die keinen Vertreter in den Rat senden, gibt es nicht. La partecipazione dei cittadini alle arti è obbligatorio e ci sono 18 arti e si distingue però le arti superiori dalle arti inferiori. Le arti superiori mandano due esponenti nel consiglio, invece gli inferiori mandano uno. Non c'è nessun'arte che non mandi nessuno, ma c'è queste 18 arti abbracciano tutta l'attività economica della città, comunque si hanno inglobato anche alcuni arti simili fra loro, imparentati fra loro in un'arte per avere un certo equilibrio che poi però non si è avuto, in quanto per esempio una delle arti superiori, quelle delle tessine, ha sempre avuto un sopravvento. Zur zweiten Frage, die Zünfte haben durchaus eigene Statuten, in denen also auch eine eigene Kasse beispielsweise existiert, in denen die entsprechenden Aufnahmegebühren eingehoben werden, und sie haben ein Verordnungsrecht für handwerkliche Produktionsbestimmungen und derartiges mehr, sodass also von daher dann auch abgeleitet wird eine gewisse Gerichtsbarkeit, die sich auf diese wirtschaftlichen Funktionen bezieht, bis hin zu der bis hin zum Ausschluss aus der Zunft, der dann praktisch eine gesellschaftliche schlechte Stellung mit sich brachte. Le arti hanno degli statuti e hanno anche una cassa comune nella quale confluiscono le somme, per esempio, per l'ingresso dell'arte stessa. Ich habe es nicht mitgehört. Gerichtsbarkeit. E questo avere degli statuti comporta che abbiano nello stesso momento la giurisdizione su questioni artigianali e sull'ordinamento della produzione, come anche in Italia. Ecco, questo è lo stesso. Ah sì, e possono anche escludere qualcuno dell'arte, il che comporta una grave discriminazione. Certo. E poi volevo un'ultima domanda, a proposito di questi rapporti tra territorio e città, no? E a proposito delle attività che si svolgono anche nel territorio, da quello che ho capito io. Ecco, queste forme artigianali che si esplicano nel territorio sono esse pure soggette alle corporazioni cittadine, e che forma di controllo eventualmente, se questo avveniva, la corporazione esplicava sull'attività artigianale del territorio? Sind gewerblich tätigen, die gewerblich tätigen, die nicht in der Stadt wohnen, sondern im Territorium, sind die den Korporationen auch unterstellt und werden die kontrolliert von den Korporationen, und wie erfolgt die Kontrolle? Ja, das ist einesteils schnell zu sagen, andersteils etwas schwierig. Auf der einen Seite ist es so, dass zunächst diejenigen, die auf dem Land leben, nicht in die Zunftorganisation der Stadt einbezogen sind. Das sind Entwicklungen, die erst wesentlich später im 16., 17., 18. Jahrhundert stattfinden, sodass also von daher keine Zunftzugehörigkeit existiert. Was die gewerbliche Kontrolle betrifft, so ist die Sache wesentlich komplizierter. Und zwar deswegen, weil die Stadt, ich habe es heute Vormittag schon kurz angedeutet, daran interessiert ist, das ländliche Gewerbe zugunsten des städtischen Gewerbes teilweise zurückzudrängen. Und zwar vor allen Dingen in dem Moment, in dem die Konkurrenzsituation zum Vorschein kommt. Es ist, um ein Beispiel zu nehmen, im Textilgewerbe so, dass im 15. Jahrhundert, Anfang des 15. Jahrhunderts in Augsburg, die Landweber vom städtischen Markt ferngehalten werden sollen. Man versucht das dadurch, dass man sogenannte Bannmeilenbestimmungen erlässt, in denen also der Besuch des Marktes und die Ablieferung der Verkauf der Ware durch diese auf dem Land wohnenden Handwerker eingeschränkt bzw. verboten wird. Aber das ist natürlich ein Problem, inwieweit das dann tatsächlich durchzuhalten und ist und inwieweit es funktioniert. Nur, dass die Frage eine Antwort facile und più complicata. In quanto alla prima, gli artigiani attivi nella campagna, non in città, non fanno parte dell'organizzazione corporativa. Alla fino al XVI secolo, solo allora cominciano. E per la seconda c'è una tendenza di escludere da parte dei artigiani cittadini, quelli della campagna, quelli del contado, in quanto si cerca di stabilire un ordine che si possa partecipare ai mercati per vendere i propri prodotti solo entro un determinato territorio dal quale loro restano esclusi. Finché è possibile escluderli completamente, in realtà è un'altra questione. Darf ich vielleicht noch einen Zusatz machen? Gerade was den Ausschluss des ländlichen Handwerks von der Stadt betrifft, gibt es dann sehr starke Differenzierungen. Es lässt sich an einigen Beispielen zeigen, dass also die stadtnäher wohnenden Handwerke in diesem vorhin genannten Sinne ausgeschlossen werden, dass aber die stadtferneren Handwerke wieder zum Teil zugelassen werden, um von daher den Einflussbereich der Stadt wirtschaftlich auszudehnen, damit diese Leute nicht wiederum in den Einflussbereich einer benachbarten Stadt geraten. C'è una differenziazione molto sottile ancora per chi è operoso nel contado, in quanto si cerca di escludere quelli che abitano vicino alla città, invece di permettere a quelli che abitano più lontano di partecipare per evitare per affermare l'influsso della città su gli artigiani o però sì, lontani, per evitare l'influsso di altre città. Sì, grazie. Volevo un momento tornare sull'utilizzazione, mi pare di aver capito, dall'utilizzazione del capitale mercantile urbano in investimenti nel contado, con i quali convertivano la produzione agricola su una produzione che fosse complementare a quella dell'industria. Cioè, vorrei fare questa domanda. Io penso naturalmente a quello che è avvenuto in Italia e vorrei sentire se eventualmente c'è stato qualche analogia su questo punto, se c'è contrasto, io non conosco. Cioè, quando si cominciò a produrre la seta in Italia, naturalmente fu necessario convertire alcune coltivazioni e piantare gelsi per poter dare alimento ai vacchi da seta. Ecco, questo naturalmente, direi che questo è accaduto nel 300, naturalmente sempre nel grande fenomeno, cioè che ha riconvertito in maniera fondamentale, in maniera assolutamente radicale, quella che è stato il paesaggio agrario rurale, perché ha trasformato moltissimo, soprattutto nella pianura padana, dove questo naturalmente fu un fenomeno più ampio, tanto che si impiantò la famosissima piantata padana, che è costituita da una serie di campi che sono intervallati da filari dei gelsi maricati e viti, quindi c'è naturalmente la produzione del vino, ma c'è anche la produzione del gelson per l'alimento del vacco da seta. Quindi tutto questo poi inserito all'altra grande trasformazione invece di carattere sociale ed economico, che è l'impianto della mezzadria. Quindi questo è un fenomeno, quindi appunto nella riconversione, nella conversione della produzione agricola in rapporto al capitale mercantile. Altra trasformazione che è avvenuta due secoli dopo, sempre naturalmente schematizzando perché non possiamo entrare nei particolari, è quello relativo alla canapa. Ecco di nuovo una nuova conversione, sempre voluta dal capitale urbano, che per l'industria urbana provoca una trasformazione nel paesaggio rurale e quindi tutta l'età moderna, diciamo, è caratterizzata da questo punto di vista. Allora mi domando se quando si riferiva alla conversione i problemi erano questi o se erano altri? Die Investierung des städtischen Kapitals auf dem Lande und die Transformation der Nahrungspflanzen in Industriepflanzen ist das so, wie wir das hier in Italien etwa seit dem 14. Jahrhundert haben, dass beispielsweise mit der Seidenproduktion die Maulbeerbäume angepflanzt werden und an die Maulbeerbäume werden dann hier die Weinreben verheiratet, sagen wir, angelehnt, nicht? Und dadurch entsteht ein anderes landwirtschaftliches, eine anderes agrarische Struktur. Das wollte ich erst sagen. Eine andere landwirtschaftliche Struktur, das ist das eine Bild, das es gibt und das andere beispielsweise durch die Anpflanzung der Hanfpflanze. Durch die Hanf ist dadurch auch eine Veränderung in der Struktur, was dann hier in Italien Hand in Hand geht mit der Einführung der Hanfpflanze. Ob sowas Ähnliches auch bei Ihnen besteht. Ja, die Frage ist schwierig deswegen, weil die Nachweise für derartige Entwicklungen, zumindest in der Zeit, in der ich meine Untersuchungen gerade mache, sehr viel dünner sind wahrscheinlich, als das in Italien der Fall ist. Es lässt sich sicher eines sagen, dass die Tendenz dahin läuft, im städtischen Umkreis eine gewisse Spezialisierung des Anbaus durchzuführen, um den städtischen Markt damit zu beliefern, etwa im Rahmen des Obstanbaus, im Rahmen des Gemüseanbaus, im Rahmen des Hopfenanbaus, der für das Bier natürlich für uns von Interesse ist, während natürlich der Wein im süddeutschen Bereich ausfällt, sodass also hier gewisse Tendenzen wohl zu vermuten sind. Die konkreten, direkten Nachweise sind für die Städte, die ich kenne, etwas schwierig. Auf der anderen Seite, was die Industriepflanzen betrifft, ist für uns natürlich im Rahmen des Leinen- bzw. Barchengewerbes im oberschwäbischen Bereich die Flachsherstellung von ganz entscheidender Wichtigkeit, die durch die Ausdehnung der städtischen Märkte für die Textilproduktion eine gewisse Intensivierung erfahren und von daher sicher im Laufe der Entwicklung dieser Konjunktur dann auch ansteigen. Allora ci sono, naturalmente, mancanze di documenti per l'ambiente tedesco e non si possono avere delle notizie così precise, soprattutto non così fresche. Comunque si possono più o meno notare due cose, che vicino a delle città c'è l'agricoltura di... come si chiama? Verdure, sì, ecco. E anche del lupolo e la produzione della birra, naturalmente. E poi nell'ambito della produzione di lini, il lino, sì. Questo sì, ma non si hanno molte notizie. Poi il dottor Kiesling sta indagando. Sì. Dazu ganz sì. Kurz, Herr Voigtmann, sì. Unmittelbar da. Sì. Ich wollte Herrn Kiesling assistieren mit der Beantwortung. Die Frage, die Sie gestellt haben, ist also auch für die deutsche Stadtgeschichtsforschung eine relativ neue und wird gerade untersucht. Man hat im Rheingebiet und in Flandern festgestellt, dass irgendeine Beziehung sein muss oder vermutet eine Beziehung zwischen der Existenz von Städten oder Städtelandschaften und der Veränderung der Agrarwirtschaft und auch der Veränderung der Organisation der Landwirtschaft, der Pachtverhältnisse etc. Man sieht, dass also um die Städte ein Gürtel, der Kiesling hat das Wort gesagt, von sogenannten Sonderkulturen oft entsteht, wo man also von den normalen Feldfrüchten abgeht und Dinge anbaut, die auf dem Markt höhere Preise erzielen. Gewürze, Farbstoffe, ja, Zwiebelsamen und ähnliche Dinge. Und man sieht, dass sich also in diesem Gebiet auch ganz neue, wie gesagt, Organisationsformen der Landwirtschaft und auch der Laie der Landleihe ergeben, die einfach ausgerichtet ist schon auf den Umsatz direkt am städtischen Markt. Aber diese Dinge sind alle noch etwas jung und müssen noch genau untersucht werden. Dr. Ford afferma quello che ha detto il dottor Kisling per altre regioni, cioè per la Renania e per le Fiandre, dove si trovano delle città e dei paesaggi di città che hanno una specie di cintura intorno a sé con delle produzioni differenziate, cioè ortaggi, ma anche piante tintorie e spezie e cipolle. Io non so quali spezie, però pensavo che sempre che venissero dalle cumino, ecco. Ah, cumino. Sì. Cumino, capperi? Sì. Che? Da mettere sotto a cinque. Collega, la fa solo. Sono mediterranei. Posso chiedere? Prego, prego. Io volevo chiedere, ritornando un momento indietro, il diritto di batter moneta appartiene al vescovo? Münzrecht. Appartiene al vescovo o ne gode anche la città? E questa è la prima. La seconda è se ad Augusta, oltre al mercato, c'è anche una fiera. Una fiera annuale. Ein also das Münzrecht, wem gehört das in Augsburg? Dem Bischof oder der Stadt? Und gibt es in Augsburg auch eine Messe? Ja, zur ersten Frage. Die Münze gehört von Anfang an zunächst einmal dem Bischof, der das Münzrecht ausübt. Wie das Verhältnis oder das Problem der Münzerhausgenossenschaft aussieht, dazu gibt es in Augsburg noch keine speziellen Untersuchungen und da möchte ich also mich etwas zurückhalten mit der Auskunft. Es ist allerdings deutlich spürbar im Laufe der weiteren Zeit des 14. und 15. Jahrhunderts, dass die Stadt Einflüsse auf die Münzprägung versucht auszuüben, und zwar vor allen Dingen auf die Werte, auf die Münzwerte, die den Verruf der alten Münze und die Ausrufung der neuen Münze werden sehr stark vom städtischen Rat mit beeinflusst, während der Bischof nominell das Münzrecht behält. Das führt dann sehr häufig dazu, dass eine gemeinsame Neuproklamierung von Münzen stattfindet, dass also sowohl der Bischof als auch der Rat hier an diesem Prozess beteiligt sind. Non ci sono ancora degli studi puntuali sulla situazione monetaria ad Augusta, comunque la moneta appartiene al Vescovo, ma c'è anche una certa presa di influenza da parte del Consiglio cittadino, soprattutto in quanto riguarda la coniazione della moneta e il fiat monetario, soprattutto l'invalidare la vecchia moneta. Dunque, sì. Ci sono poi altre due domande. Sì, volevo fare una piccola aggiunta per questo problema della moneta. Sì. Noi abbiamo un documento famoso del 945 che noi chiamiamo la Lega Monetaria fra tre città e che controllano la coniazione della moneta ed è estremamente interessante. Forse è qualche cosa di simile anche nel rapporto fra i cittadini di Augusta e loro vescovo per la moneta. Yeah. Eine Zusatzfrage, es gibt eine von 945 eine sogenannte Münzunion zwischen drei Städten zur Bestimmung des Münzfußes. Gibt es sowas Ähnliches auch in Augsburg? Das ist Mantua-Gebiet. Mantua, Brescia, Verona. Ja, es gibt Vereinbarungen der Münze, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, an der Augsburg beteiligt ist, auch Ende des 14. Jahrhunderts. die zwischen verschiedenen süddeutschen Städten vereinbart wird und die von daher ein Parallelfall in dieser Richtung wäre. Ich habe aber noch die zweite Frage von vorhin vergessen, was die Messe betrifft. Ja. Ja. Achso, ich wollte gerade noch zur Münze was ja sagen. Und zwar also ab Anfang, Mitte 14. wird es eigentlich üblich, dass die Münzverein, dass die Städte eben sich zusammentun und gemeinsam die Münze bestimmen und auch, dass also die Städte den Ausschlag geben, was den Münzwert angeht, weil nämlich die diejenigen, die Münzen prägen, die Bischöfe in diesem Fall, die Münzen ja in der Stadt selbst absetzen, also in die Stadt bringen. Und Köln zum Beispiel hat zwei eigene Ratsbeamte, die also jede neue Münze entsprechend valvieren. Also dann darf ich auch noch ganz kurz ergänzen. Mitbestimmungsrecht der Bürger an der Münzprägung, Herr Vollmer wird das bestätigen, das erste Beispiel dafür haben wir bereits zu Anfang des 12. Jahrhunderts in einem Privileg Heinrichs des 5. für Speyer. Da soll also die Münze nicht verändert werden, sine consilio. Bitte? Communi consilio, ja, also jetzt negativ, positiv ausgedrückt. Ja, das ist also der Ansatz dazu. Und diese territorialen Vereinbarungen sind dann erst freilich sehr viel später. Man weiß allerdings nicht, wie weit also schon diese Städtebünde tatsächlich etwas derartiges gehandhabt haben im 13. Jahrhundert. Ist belegt. Ja. Von wann war dieses Privileg für Speyer? 1111. Allora ci sono delle collaborazioni qui sulla questione sempre monetaria e nell'ambito tedesco c'è un privilegio per Spira è del 1115 per la battitura di monete consiglio, ma è un po' consenso. Sì, ma mi sembra un po' ambivalente come detto consenso comune della cittadinanza. E ci sono poi riunioni territoriali tra delle città per determinare il valore monetario soprattutto dal XV secolo in poi. Sì. E a Colonia ci sono due incaricati da parte del Consiglio per valutare la moneta battuta dall'Arcivescovo. Sì. Sì. C'era una donna Messe. Es steht noch eine Teilfrage aus, die ich nicht umgehen will. Die Frage nach der Messe in Augsburg. Es gibt in Augsburg keine ausgesprochene überregionale Messe, wie das für Nördlingen oder für Frankfurt der Fall ist, sondern es gibt die normalen Jahrmärkte, die zweifellos aufgrund der Größe der Stadt natürlich einen gewissen Zulauf haben, der auch in ein weiteres Umland hineinreicht, Frühjahrs- und Herbstjahrmarkt. Aber eine ausgesprochene Messe, wie das für andere Städte der Fall ist, existiert in Augsburg nicht. Non ci sono delle fiere sovraregionali ad Augusta, come per esempio a Francoforte e a Nördlingen. Comunque per l'importanza della città si hanno due fiere annuali, in primavera e in autunno, che esercitano una certa influenza sulla terra circostante, siccome è una città importante che fa queste fiere. Professor Ghisalberto. Grazie. Io devo ringraziare il relatore per la relazione molto bella e devo ringraziare anche il professore perché mi ha dato una prima spiegazione importante su un punto che desideravo fosse approfondito. Si tratta del problema del rapporto triangolare che si crea in Augusta tra imperatore, vescovo e autorità dirigenti la città. Rapporto triangolare che evidentemente è simile a quello di altre città tedesche come Spira, come Worms e diceva il professore anche come Strasburgo. Ora io voglio chiedere questo, questa autonomia progressivamente acquisita dalla città, soprattutto dopo il tramonto della potenza sveva, dopo gli svevi scompaiono dalla scena politica, si traduce mai in una riflessione cosciente sul piano del pensiero politico da parte di organi dirigenti della città che hanno teorizzato per iscritto i limiti di questa autonomia, di questo impero che è riconosciuto soltanto de iure ma che de facto non conta più nulla e la riduzione progressiva del potere del vescovo? Questo volevo sapere. Professor Ghisalberti beglückwünscht Sie für Ihren Vortrag und sagt, er interessiert sich besonders an diesem Dreiecksverhältnis, das besteht zwischen den bischöflichen Rechten, den kaiserlichen Rechten und den Rechten, die die Gemeinde Augsburg nach und nach zu gewinnen weiß. Mhm. Und ob sich diese Entwicklung zu diesen Freiheiten, die Augsburg nach und nach gewinnt, auch in politischem Gedankengut niederschlägt, indem es Formulierungen oder Reflexionen über die Grenzen der eigenen politischen Stellung und rechtlichen Stellung von Augsburg gibt. Ja, schönen Dank. Das Verhältnis zwischen Kaiser bzw. König einerseits, Bischof andererseits und Stadt als dritten Partner ist ein sehr kompliziertes im Ablauf der Geschichte. Zunächst, wenn ich das vielleicht ganz vereinfacht skizzieren darf, ist Augsburg als Bischofsstadt, als reine Bischofsstadt anzusprechen und das erste Stadtrecht von 1156, das die Rechte kodifiziert, die wahrscheinlich schon länger gegolten haben, weist als eindeutigen Stadtherrn den Bischof auf, der auch den Vogt, den Burggrafen und ähnliche Beamte einsetzt. Die Situation wird von daher etwas schwieriger, als dann die Vogtei nach dem Aussterben der Grafen von Schwabeck an den König fällt und von daher der Vogt königlich wird. Und dieses Moment nützt die Stadt quasi aus, um über die Anlehnung an den König eine Möglichkeit zu erhalten, vom Bischof loszukommen. Und aus diesen Entwicklungsmomenten heraus werden die Rechte des Bischofs nach und nach zurückgedrängt. Er behält allerdings noch bis ins 15. Jahrhundert und noch weiter einige Rechte in der Stadt, zum Beispiel die Einsetzung des Burggrafen, der die Aufsicht über das Gewerbe hat. Über das Münzrecht wurde bereits gesprochen, das ist ein ähnlicher Fall. Allerdings läuft die Entwicklung insgesamt darauf hinaus, dass die Rechte des Bischofs zunehmend sich zurückentwickeln und vielfach dann zu einer reinen Einkunftsmöglichkeit werden. Das Burggrafenrecht beispielsweise ist ein reines Recht, das dann nur noch mit Hilfe einer entsprechenden Summe pro Jahr abgegolten wird. Faktische Einflussmöglichkeiten ergeben sich nicht mehr. Der Bischof versucht allerdings immer wieder, bis ins 15. Jahrhundert hinein, da gibt es einen sehr ausgedehnten Streit um die Mitte des 15. Jahrhunderts, hier nun eine Möglichkeit zu sehen, womöglich den Status der Bischofsstadt wiederherzustellen, aus dem die Entwicklung schon längst weggegangen ist. Die Stadt beruft sich allerdings dann eben auf eine Reihe von Entwicklungen und auf entsprechende Privilegien, die von daher sie als reine Reichsstadt, als kaiserlich, als nur dem Reich untertane Stadt ausweisen. Und dieses Bewusstsein, Reichsstadt zu sein und nicht mehr Bischofsstadt zu sein, ist also sehr ausgeprägt. Ich würde sehr gern dazu noch ein Wort sagen. Es klingt sehr einfach, wenn man sagt, Augsburg war im 12. Jahrhundert eine Bischofsstadt. Ja. Die Frage ist, war sie bischöfliches Eigentum oder war sie königliches Lehen? Das heißt, gehört sie zu den Regalien, die dem Bischof vom König lehnsweise übertragen werden? diese Frage, die man nicht beantworten kann, die man für das 12. Jahrhundert sicher beantworten müsste mit der König hat die Stadt vom Bischof zu lehen, steht am, liegt zugrunde dem langen Streit der Bischofsstädte um Reichsunmittelbarkeit. Und das gilt für fast alle deutschen Bischofsstädte, die immer wieder sagen, wir sind eine Reichsstadt, während der Bischof versucht, das Recht an der Bischofsstadt als ein dauerndes darzustellen, während es theoretisch von Mal zu Mal jedem Bischof neu übertragen wird, vom Reich. Aber das ist eine Frage, die man nicht lösen kann. Io comincio subito con la risposta del professor Hetz, che dice per chiarire bene la situazione del XII secolo, quando si dice Augusta una città vescovile, bisognerebbe domandare che significa, cioè era Augusta era feudo del re o era proprietà del vescovo? Invece non si può rispondere a questa situazione, tanto è vero che i diritti che ha il vescovo ad Augusta, come ad ogni altra città vescovile tedesca, vengono conferiti ogni volta di nuovo dall'impero. Quanto allo sviluppo specifico di Augusta, nei diritti della città codificati per la prima volta nel 1156, ma che sembrano essere esistiti già prima, Augusta appare come città vescovile nel senso che tutti i diritti appartengono al vescovo. Tutti i diritti, per esempio l'avvocazia e il diritto di nominare il Burggraf, che si traduce... Perfectus Urbis. Ja, aber mit Vorsicht, weil in Augsburg eine andere Stellung hat. Ja. Das ist kein militärischer... Questo diritto va dal vescovo ad una famiglia nobile, come lei ha già sentito, estintasi nel 1167 e dopo va agli Svevi e con gli Svevi al re. Comunque al vescovo che pian piano viene spinto dai suoi diritti, che sempre più diritti vengono eliminati, resta molto più a lungo ancora il diritto di nominare questo Burggravio o questo Burggraf, che ha la sovrintendenza sulle arti, ma poi perde anche questo contro pagamento. E contro pagamento. Nominalmente Augusta resta una città vescovile, di fatto non lo è più, anche se nel XV secolo il vescovo cerca ancora di affermare questi suoi diritti che avrebbe avuto come sulla città vescovile, se non che la città allora può portare delle consuetudini e dei privilegi che mostrano il vescovo non ha questi diritti. Grazie. Die Frage, die ich schon stellen wollte, passt ganz gut an den Komplex hin, den wir gerade eben diskutiert wurde. Es geht auch um die Emanzipation der Stadt vom Bischof, die Sie ja geschildert haben, und wo doch wohl ein wesentlicher Punkt an der Zäsur Abtretens der Schwabenegger und der Übernahme der Vogtei durch den König erfolgt. Auch auf die Gefahr hin, dass ich da jetzt die Hand auf eine etwas, glaube ich, blutende Wunde der Staatsgeschichtsschreibung lege, möchte ich einmal nach der von Ihnen erwähnten Reichslandvogtei fragen, die nördlich von Augsburg besteht, beziehungsweise nach dem alten Problem gibt es, oder können Sie aus Ihren Forschungen hier Näheres erhellen, gibt es in der Nähe von Augsburg umfänglichere Komplexe von Königsgut, in Anführungszeichen, beziehungsweise Reichsgut, wo man nun vielleicht schon eine ältere Einflussnahme, eine auch wirtschaftlich fundierte Einflussnahme oder ein wirtschaftlich fundiertes Beziehungsgeflecht zwischen dem König einerseits und der Stadt andererseits ausmachen kann, die ja dann, das ja dann vielleicht auch später sehr wichtige Konsequenzen gehabt haben könnte für die Versuche der Stadt, die Territorialbildung zu betreiben, beziehungsweise das Einschlagen dieser Versuche. Ich glaube, dass da doch ein Faktor zu sehen ist, der auch in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen wäre. Machen Sie erst die Antwort ab, es geht besser weiter. Achso, ja. Sie haben zweifellos recht damit, wenn Sie also sagen, dass Sie eine Hand, Ihre Hand auf eine Wunde der Stadtgeschichtsforschung hier legen, weil tatsächlich in diesem Komplex noch sehr viele offene Fragen stehen, und ich muss ganz offen gestehen, dass ich also mit diesem Komplex nicht sehr vertraut bin, sodass ich also darauf nur wenig Antwort geben kann. Es ist sicher zu vermuten, dass hier Reichsgut existiert. Welfisches Erbe. Ja, welfisches Erbe, sagt Herr Haferkamp gleich dazu, das ist sicher gegeben. Was die Reichslandvogtei betrifft, so ist das eigentlich ein sehr komplexes Gebilde, das aus verschiedenen Teilvogteien besteht, zumindest in dem Zeitraum, in dem ich mich jetzt bewege. Da ist der Versuch, ich habe es angeschnitten, die sogenannte Straßvogtei mit einzubeziehen, also das Gebiet südlich Augsburgs bis auf die Höhe etwa von Buchloe, also durchaus in der Größenordnung von 20, 30 Kilometer den Straßenbereich umfassend. Da ist die Stadtvogtei Augsburg, da ist die sogenannte untere Landvogtei mit einigen Dörfern, die allerdings nicht sehr ausgedehnt sind. Der Stadt gelingt es nur, die untere Landvogtei mit der Stadtvogtei zu vereinigen. Aber hier hat sie nun wiederum praktisch keine Dorfherrschaft, und von daher ist die Territorialisierung in diesem Bereich ebenfalls sehr schwierig. Das ist ein weites Feld. Weites Feld, ja. Era una questione che mette il dito su una piaga sanguinante della storiografia tedesca. Augustana. E si riferisce ad un istituto che si chiama Reichslandvogtei. Advocacia della. Advocacia imperiale su una certa terra. E sull'ubicazione di beni reali o beni fiscali vicino ad Augusta, che verrebbe dall'eredità guelfa, se l'esistenza di questi diretti organizzazione abbia una relazione alla questione di città imperiale o città vescovile. La risposta era, diciamo, ambivalente e aperta, e perciò credo che non porti molto alla, alla discussione. Sì, grazie. Volevo chiedere della famiglia Kruger una curiosità. La famiglia Kruger che arrivò ad alto tetto da pensare in visione di Carlo V è di provenienza dell'antico patriziato oppure appartiene ai nuovi arrivati, alle classi di luce della nobiltà dopo che si era ridotti a quei occhi di Eto? Poi un'altra domanda, la provenienza delle finanze dei Kruger, all'origine anche dove. Poi un applicatore sulla Fugger, anche piccola risposta ricevuta da Cantorina, l'Augusta, questa città di Fugger, se è una città nella città o se è in periferia, e chi ospitava, se era una città bancaria oppure se ospitava degli operai, dei dipendenti che curavano le ricchezze in Fugger, questa spiegazione. Also es werden nähere Erörterungen über die Fugger und über die Fuggerei erwähnt. Und zwar aus welcher Schicht die Fugger entstammen, aus der Patrizierschicht oder aus den nachrückenden bürgerlichen Schichten, woher sie ihr Vermögen haben und was die Fuggerei ist, eine Stadt in der Stadt oder wie sie das definieren würden. Ja. Die Fugger sind eindeutig nicht patrizischen Ursprungs, sondern sind zugewandert vom Land als zwar nicht, wie man häufig lesen kann, völlig unvermögende, arme Handwerker, aber zumindest im Handwerkerstand, durch einige gute Heiraten dann langsam in der sozialen Hierarchie aufgestiegen und haben ihr Vermögen weitgehend zunächst aus Handelstätigkeit im Rahmen des Textilhandwerkes gewonnen, sind selbst ja Weber gewesen und von daher aufgestiegen zu Kaufleuten und dann übergegangen zu anderen Unternehmungen, die ja sehr weit gefächert über ganz Europa dann stattgefunden haben. Ich glaube, das brauche ich nicht näher auszuführen. Was die Fuggerei betrifft, so ist das eine Stiftung der Fugger 1519, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, auf einem Stiftungsbrief basierend, der für verarmte Handwerker der Stadt gedacht war, als Sozialstiftung gedacht war, mit einem religiösen Einschlag, wie das in der Stiftungssituation, auch Sozialstiftungssituation der damaligen Zeit üblich war, die von daher ein relativ umfangreichen Komplex darstellt, der zweifellos eine gewisse eigenes städtisches Viertel dann ausgeprägt hat. Ja. I Fugger non sono del patriziato, ma sono inurbati, a Augusta vengono al di fuori e non come si legge spesso i poveri artigiani, erano artigiani ma non completamente poveri. E attraverso diverse tappe hanno fatto una salita sociale in quanto si sono sposati bene, in quanto erano attivi sul loro campo artigianale, cioè nell'industria tessile, dove erano tessitori, e poi hanno investito nel commercio, non è necessario di parlare poi di tutte le altre attività loro. La Fuggerei è una fondazione, e la lettera di fondazione è del 1519 e era destinato a poveri artigiani della città, c'era cioè una fondazione sociale e religiosa. Sì, mi pare che non ci sia altro. Sì. Vai. Weitere Fragen? Herr Elze, bitte. Faccio un'eccezione, parlo italiano, sì, perché non voglio rivolgere una domanda al relatore, ma ai presenti italiani. Il relatore ha parlato della relazione tra il comune cittadino e gli istituti religiosi nella città, cioè di quella difficoltà alla cui base sta il fatto che i religiosi non possono essere cittadini. Cioè è un gruppo abbastanza grande, anche fino ad un certo punto abbastanza ricco, che abita nella città, però che non è composto da cittadini e non ha i diritti di cittadini e neanche i doveri. Perché proprio questo per me era molto interessante, che ad Augusta si è tentato varie volte almeno di dare la cittadinanza o di obbligare alla cittadinanza i conventi e i monasteri per poter usufruire dalle loro forze economiche per gli usi della città. Mi interesserebbe se nelle città italiane che sono, diciamo, qui rappresentate dai loro specialisti ci sia qualche cosa da dire su questo argomento della relazione tra cittadini e religiosi o chierici entro le mura cittadine. Posso dire? Zu diesem Thema vielleicht noch unmittelbar Wortmeldung. Also, hey. Sulla sul tentativo di imporre la cittadinanza ai religiosi non so niente di preciso. Che però ci siano delle città italiane in cui la situazione è simile a quella di Augusta, cioè dove il patriziato cittadino finisce per controllare in un certo modo i beni delle comunità religiose, collocando dei figli in posizioni strategiche, cioè nel capitolo della cattedrale o all'interno delle grandi fondazioni francescane, domenicane, eccetera, è stato approvato che in Italia esista. Una situazione molto simile è stata studiata per Pisa, che è un ben documentata anche perché esistono i necrologi dei conventi francesi. E credo che sia stato studiato e dimostrato in questo senso anche per Orvieto. Cioè, quel tentativo di assorbire attraverso una compenetrazione delle elite dirigenti, sia laiche che religiose, c'è anche in Italia. C'è anche un esempio a Firenze, per esempio una Maddalena dei Passi, della grande famiglia dei Passi, che era badessa di un convento di Firenze, dei milioni di altri, Antonio Bento. Io ci sono stata, adesso non ricordo bene il nome, ma ha detto che lì era priora questa Maddalena dei Passi, come poi mi hanno insegnato la botola dove facevano scomparire anche le persone sgradite. Per questo argomento ricordo soltanto che una parte importante di questo discorso del dottor Kiesling era che il capitolo del vescovo è riuscito a tenere fuori i cittadini augustani dalle loro file, che invece cittadini augustani che desideravano di diventare canonici di un capitolo vescovile dovevano andare a Freising o a Eichstätt, cioè città vescovili lontane abbastanza da Augusta. Ganz kurz bitte, wenn Sie nochmal das. Ja, ich glaube, für die deutschen Zuhörer jetzt ganz gut, wohin der Filo Rosso laut. Gesagt hat, das sagt er in Italienisch, hatte ich nicht damit berechnet. Nein, brauchen Sie nicht, nein, nein. Das Thema ist klar. Ich habe gefragt danach, ob auch in italienischen Städten das Verhältnis der nicht zur Bürgerschaft gehörigen Mönche, Nonnen und Geistlichen zu den Bürgern ähnliche Komplikationen gezeigt habe, wie es für Augsburg Herr Kiesling erwähnt hat. Als Antwort kam von Fräulein Barone, dass also man versucht habe, die vergleichbaren Schwierigkeiten, die es durchaus gegeben hat, durch Platzierung von Bürgerkindern in den geistlichen Anstalten möglichst gut zu lösen. Als Ergänzung kam dann eine Angehörige der Familie Pazzi in Florenz als Äbtissin eines städtischen Frauenklosters. Und ich habe dann nur noch mal darauf hingewiesen, dass Herr Kiesling gesagt hat, den Augsburger Bürgern ist es nicht gelungen, Zutritt zum Augsburger Domkapitel zu bekommen. Wenn sie Domkapitulare werden wollten, mussten sie in fremde Bischofsstädte gehen. Ja. Ja, bitte weitere Fragen. Achso, gut. Venivano dalla nobiltà del territorio. Sì, sì. No, se, mi è perso che la domanda, quando sono uscita, poi mi scuso per la mia uscita, ma se avesse fatto una richiesta di chiarimenti sulla situazione italiana da questo punto del rapporto fra la città e il clero che abitava nelle città all'epoca delle autonomie cittadine. Faccio una piccola parentesi, quando noi parliamo di autonomie cittadine italiane sono un po' diverse dalle autonomie che sento parlare qui, perché sulle autonomie di queste città tedesche c'è sempre o il vescovo o l'arcivescovo o l'impero o qualcuno, quando parliamo di autonomie cittadine in Italia non c'è niente sopra quello. Ecco, questo da un punto di vista politico, anche se in teoria magari ci sono poi delle, ci sono, c'è qualche autorità, ma comunque le decisioni sono del tutto autonome, quello che conta. Comunque, a parte questo, il rapporto con le gerarchie ecclesiastiche all'epoca delle autonomie è, direi che assomiglia molto a quello che ha. Non credo che ci si ponga dei problemi di cittadinanza, per quello che riguarda il clero non ha questo problema. Certo però che il clero è esentato dall'imposta diretta, per esempio, fino a un certo tempo. Quindi questo evidentemente significa che esiste un certo rapporto abbastanza simile a quello che mi pare di aver capito per le città tedesche. Ora, bisogna anche dire, io questa mattina accennavo per esempio alle scappatoie che cercavano i rustici per non pagare le tasse. Una di queste scappatoie era proprio quella di farsi conversi. Si facevano conversi di qualche canonica o di qualche ente e così naturalmente non pagavano le tasse. Questo la legislazione statutaria c'è molto indicativa su questo punto, perché comincia a dire che è proibito farsi conversi proprio perché si sottraevano a quelli che erano gli oneri dei cittadini o dei rustici a secondo del luogo in cui abitavano. Poi naturalmente a un certo punto anche i biglietti ecclesiastici vengono cessati, a un certo punto, ma molto avanti nel tempo. Die Unabhängigkeit der geistlichen Einrichtungen, Institutionen von der Stadt im Sinne des Bürgerrechts ist in Italien genauso, obwohl man zunächst einmal sagen muss, eine autonome Stadt in Italien hat wirklich niemanden über sich, während eine freie Stadt in Deutschland immer noch einen Bischof oder König oder sonst wen über sich hat. Das also, selbst wenn es nur formal und auf dem Papier steht, hier in Italien steht es eben nicht mal auf dem Papier. Und die Steuerfreiheit der Geistlichen, die also daraus resultiert, dass die Geistlichen, ich meine jetzt Klerus und Mönche, kein Bürgerrecht und auch keine Bürgerpflicht haben, diente etwa zu dem, was Fräulein Bocchi heute früh nur angedeutet hat, dass zum Beispiel Bauern, aber gelegentlich auch Bürger, Steuerhinterziehung versucht haben. Die einfachste Steuerhinterziehung war, Laienbruder oder Konverse in einem geistlichen Anstalt zu werden. Damit entfiel die Steuerpflicht, weil man zu dieser geistlichen Anstalt gehörte. Die Statuten verbieten ergo, dass Laien zu Konversen oder Laienbrüder werden. Und erst verhältnismäßig spät hat man begonnen, auch die geistlichen Institutionen der Steuerpflicht zu unterwerfen. Das ging aber erst nach 1300, dem Grenzpunkt von Fräulein Bocchi. Sì, chiedo scusa, volevo chiarire qualche cosa che è stata posta dal professore Esse sul problema affrontato dal professore Esse. Quando noi parliamo di diritto di cittadinanza, noi intendiamo di solito il godimento dei diritti civili e dei diritti politici. Orbene, la cittadinanza in età comunale è stata configurata in relazione a qualcosa che non è cittadinanza, cioè da una parte c'è il civis del comune, dall'altra c'è il forensis, che è fuori del comune. La cittadinanza è graduata, cioè c'è gente che ha il pieno godimento dei diritti civili e politici e c'è gente che non ha questo pieno godimento dei diritti civili, i rustici, abitanti del contado e via dicendo. Stato degli ecclesiastici. Gli ecclesiastici, in quanto residenti, abitanti, domiciliati nell'ambito del comune, godono pienamente dei diritti civili riconosciuti loro dal diritto romano, dal diritto municipale, statutario, e dalle consuetudini del luogo, in quanto tutti i loro atti sono fatti, gli atti di diritto privato, sono fatti su quei diritti vigenti nel comune. Per quello che riguarda i diritti politici, sono gli ecclesiastici che non li vogliono, in quanto il pieno godimento dei diritti politici, quando fosse loro concesso, urterebbe molte volte con le norme di diritto canonico che sottintendono nei rapporti civili uno status ecclesiastico configurato da una gamma di guarentigie, da una gamma di esenzioni, da una gamma di immunità. Quindi questo è il punto centrale, diciamo. Ora, i comuni di massima rispettano lo status ecclesiastico, che non è configurato dal diritto del comune o dal diritto dell'impero, ma è configurato dal diritto della Chiesa. Per questo la posizione dell'ecclesiastico in seno al comune è la posizione di chi gode dei diritti civili e di chi ha uno status tutto particolare. I comuni hanno cercato qualche volta, e il caso è stato adesso ricordato, di violare, diciamo così, i privilegi ecclesiastici, le esenzioni e le immunità, ma sono entrati in conflitto e non hanno mai avuto la forza, diciamo così, di laicizzare lo stato ecclesiastico. Questo voglio dire, scusi, era così mi pareva che fosse la risposta in sede teorica. Poi bisogna vedere le situazioni pratiche, qui confesso che non ho molta esperienza di studio sull'argomento. Professor Ghisalberti, präzisiere wenigstens vom theoretischen Standpunkt aus gesehen noch einmal die Stellung der Geistlichen in der Stadt. Wer genießt das Stadtrecht und was heißt Stadtrecht? Das Stadtrecht genießen die Chibis, die Bürger. Was heißt das? Sie haben bürgerliche Rechte und sie haben politische Rechte. Und diese Bürger, sind Chibis und sind damit unterschieden von den Forensis, die keine diese Rechte nicht genießen, zum Beispiel die Landbevölkerung. Aber die Stadtrechte stufen sich etwas ab, besonders im Hinblick auf die Geistlichkeit. Wenn die Geistlichkeit innerhalb der Stadt wohnt, ist sie auch Stadtbürger. Aber sie genießt nur die zivilen Rechte, sie genießt nicht die politischen Rechte. Die politischen Rechte genießt sie nicht, weil sie ihr nicht zugestanden wird, sondern weil sie diese politischen Rechte nicht genießen wollen. In Deutschland auch nicht. Sie unterstehen dem Kirchenrecht und das Kirchenrecht bringt es mit sich, dass sie eine Reihe von Immunitäten, Privilegien haben, die in Zusammenstoß mit den politischen Rechten kommen könnten. Und deshalb haben sie nur einen Grad der Bürgerrechte, also nur die zivilen Bürgerrechte nicht, aber die politischen. Ja. Schönen Dank, Herr Kollege Frohlich. Quello che volevo dire l'ha detto in gran parte di sapere. Vorrei solo per i colleghi tedeschi dire che io, per quel che conosco, c'è ancora un saggio di Pivano, di 50 anni fa, che è la cosa più bella su questo tema, è stata chiesa nei primi italiani. Vecchio come il cucchio di Pivano, chiesa di Silvio Pivano. Silvio Pivano. Che ha raccolto anche nella sua nel suo volume di Cellati, insomma, in memoria sì. Postmortem. Io credo che sia estremamente importante non porre il problema di cittadinanza, ma porre il problema di immunità, cioè, come ha detto Gilberto. Cioè, essenzialmente, una posizione che si configura come una serie di privilegi, ma anche una serie di minorità, insomma, non so come dire, una situazione di livello inferiore che globalmente appunto non fondata viene sul diritto canonico, non sul diritto cittadinanza. Non viene messa in discussione, ma dà luogo a tensioni permanenti, insomma. Ecco. Il problema, credo, professoressa Fasoli, che sia soprattutto di affrontato empiricamente dai comuni italiani, per quanto vedo, cioè nella ricostruzione delle mura, nel problema delle strade, eccetera. Cioè continuamente il centro ecclesiastico viene volente o nolente, spinto, ma senza che appunto venga posto un problema di partecipazione in senso attivo e dal punto di vista politico. E questo proprio conveniva sia al comune che probabilmente al clero, insomma, questo è un po' il patto tacito che si vede sotto queste tensioni. E qui è importante quello che diceva la Bocchi, cioè che in Italia la sovranità della città è completa, e quindi non abbiamo quei fenomeni di incompatibilità, perché invece qui l'aristocrazia cittadina è l'aristocrazia sociale, il centro dirigente cittadino tende a occupare tutti i posti possibili per avere tutte le utilità indirette della proprietà ecclesiastica senza modificare l'assetto istituzionale canonico. Insomma, è questo che credo che sia. Ganz kurz. Ja, Professor Klodig verweist darauf, was Professor Ghisalberti schon gesagt hat, und zwar, dass es sich hier weniger um die Frage von Stadtrechten behandelt bei dem Klerus in der Stadt, sondern um Immunitäten, Rechte und Privilegien. Und er verweist dabei auf einen bereits klassischen Aufsatz von Silvio Pivano, über Stadt und Geistlichkeit in den italienischen Kommunen und wo das ausführlich behandelt wird und bestätigt dann auch noch einmal, was Fräulein Bocchi in Hinsicht auf die Autonomie der Städte überhaupt gesagt hat. Und wenn irgendeine politische Auflage für den Klerus von Seiten der Stadt ist, Mauerbau und so weiter, dann sind das Übereinkommen, stillschweigende Übereinkommen, die beiden zugutekommen, ohne dass damit gegen die Rechtsstellung der Geistlichen verstoßen wird. Herzlichen Dank. Ich glaube, dieses Feld könnten wir also zum Vergleich gut weiter ausbauen, Kirche und Stadt. Das gibt es viele Übereinstimmungen, aber wir müssen uns sozusagen selber an die Leine legen. Und ich bin befugt zu sagen, dass das die letzte Frage war, die jetzt kommt. Sì, è sempre nell'ambito dell'osservazione e della precisazione che ha fatto il professor Berti. Appunto, per esempio, un esempio di queste tensioni circa l'esercizio di determinati diritti all'interno della città da parte degli ecclesiastici riguarda il diritto di reggere pubbliche scolas, perché qui abbiamo una varietà, una gamma molto varia di soluzioni al problema, no? Cioè in certi momenti abbiamo la presenza di ecclesiastici che tengono scuole pubbliche in città. Altre volte questo diritto viene loro contestato e naturalmente a seconda della possibilità di emergere del centro dei maestri laici, questo diritto viene a loro tolto, insomma, anche con disposizioni precise in questo senso. Quindi questo per esempio è un caso abbastanza, cioè che sarebbe interessante seguire anche nei diversi contesti, perché c'è una varietà enorme di soluzioni. Abbiamo in mente un caso di quel comune di Castro che io ricordavo prima, che è Bassano, che nel 1259 ha un maestro laico esentato dalle tasse eccetera eccetera e proibisce al clero locale di tenere scuola. Sì. E questo continua per tutto il 300. Sì. Ecco. Als Integration an das, was Professor Ghisalberti sagte, sagt Fräulein Prova, die Stellung der Geistlichkeit innerhalb der Stadt kommt auch in dem Schulwesen zum Ausdruck. Und zwar im geistlichen und Laienschulwesen. Wenn nämlich Laienlehrer vorhanden sind, dann versucht man die Tätigkeit der Geistlichen im Schulwesen möglichst auszuschließen. Und Frau Professor Fasoli sagt noch, das beste Beispiel dafür Bassano, wo sie schon vorher von gesprochen hat, 1259, Laienlehrer und damit Ausschaltung der Geistlichkeit von dem Unterrichtswesen in Bassano. Herr Dr. Kiesling, noch dazu, damit wir jedenfalls Deutschland nicht ganz vergessen. Aber es wäre zu dem Komplex sehr viel Paralleles zu sagen. Ich könnte höchstens auf die Augsburger Situation noch mal ganz kurz zurückkommen, was die Frage des Schulwesens betrifft. Ist es ganz eindeutig so, dass zunächst einmal die Stiftsschulen und Klosterschulen die dominierende Kraft innerhalb der Stadt sind, die dann allerdings seit der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts durch weltliche Schulen, sogenannte deutsche Schulen, ergänzt werden, in denen also einzelne Leute aus Eigeninitiative heraus Schulräume mieten und von daher dann das Rechnen, Schreiben und Lesen unterrichten. Allora è ancora un'integrazione veramente l'ultima, all'oratore stesso, che dice anche ad Augusta la situazione è simile, che in quanto in inizio c'erano gli ecclesiastici, scuole, di monasteri eccetera a predominare, invece nel corso del XIV secolo si comincia ad avere delle scuole laiche, cosiddette scuole tedesche, che persone affittano delle località per insegnare, e con questo l'importanza delle scuole ecclesiastiche diminuisce. Yeah. Sono solo una domandina ancora, perché si chiamavano scuole tedesche? Warum heißen diese Laienschulen deutsche Schulen? Ja, weil es andere Schulen waren, in denen im Wesentlichen dann eben Latein und Religion unterrichtet worden ist. Nelle scuole ecclesiastiche venne insegnato soprattutto religione e in latino, invece queste scuole usano il volgare e il tedesco. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Dr. Kiesling nochmals für die Diskussion, bei Frau Zucci für die Übersetzung und bei Ihnen allen für Ihr Interesse und für Ihre Diskussionsbeiträge. Schönen Abend.